Willkommen im Spelunkencast, dem lockeren Podcast über alles, was Piraten in Nordrhein-Westfalen bewegt. So, ich habe die Aufzeichnung laufen, Backup und Kaimi auch noch, dann kann nichts verloren gehen. Und jetzt mag das mal jemand hier anmoderieren, auch wenn wir sonst unmoderiert sind. Das macht immer die Sau, die grunzt. Danke, Britta. Das war der Einstieg zu einer neuen Folge unseres Spelunkencasts. Ja. Und jetzt? Ist zäh grad, ne? Läuft noch nicht so ganz. Aber wir haben ja auch noch gar nichts zu trinken bestellt. Außerdem hat schon wieder jemand... Ja? Ich hatte da immer so ein Themenpad aufgemacht für Themen für den Spelunkencast. Da stand jetzt heute Mittag noch nichts drin. Ich würde sagen, dann hättest du noch mal reingeschaut. Mal so. Wir haben so viel reingeschrieben. Pad ist voll. Ja. Ja, ja, genau. Und deswegen unterhalten wir uns dann wahrscheinlich einfach über die Themen der letzten Woche, ne? So. Die stehen ja alle da drin. Guck doch mal ins Pad. Wisst ihr überhaupt, wer heute getwittert hat? Ja, ich will. Nee. Hey, da steht ja echt was drin. Sag mal. Schwarzblond. Ah, die ja, habe ich gelesen. Die hat geheiratet oder was? Nein, die kandidiert. Aha. Wofür? Heiraten. Für den neuen Interessiert denn sowas noch heute? Nein, für den Bundestag wohl, ne? Jo. Du meinst, sie bewirbt sich für eine Kandidatur für den Bundestag? Genau. Ja, Klugscheißer. Wo kommt ihr eigentlich her? Berlin. Wer? Berlin. War ja eigentlich klar. Wie sieht das total gut an unserem Podcast ist, dass wir die Stille rausschneiden? Jetzt hast du es verraten. Also ich finde das ja doof. Ich finde, man darf ruhig hören, wenn still ist. Also ich sehe schon, wir haben da ein ganz großes Thema, das wir unbedingt behandeln sollen. Da steht nämlich drin Hammergate. Ah, du Sack, ich habe extra geschrieben, es ist kein Thema. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Ich würde auch darum bitten, das Thema auszulassen. Kaimi darf einmal sagen, warum er das unbedingt machen möchte. Und dann die Fresse halten. Eigentlich will ich das gar nicht unbedingt machen. Eigentlich wollte ich ja einen Podcast mit Klaus Hammer machen und den fragen, was denn seine Stellungnahme dazu ist, wo er dann sagt, er möchte nichts dazu sagen und dann ist der Podcast vorbei. Ja, das ginge auch. Finde ich gut. Nächstes Thema. Meinert's Hagen? Scheiß Wetter. Meinert's Bingel? Thema. Oder AV-Mimimi. AV-Mimimi. Ich bin der Versauerbings. Was hat sich denn jetzt durchgesetzt? Meinert's Hagen. Als Hashtag. Hashtag. Ach, Hashtag, sag's doch. Wie hinterblieben hältst du mich eigentlich, Stefan? Ja, du warst auf einer Hochzeit oder sowas. Nee, das war ein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Britta. Ach ja, Glückwunsch. Der ist doch schon wieder ewig her irgendwie, oder? Ach, ich bin 2 Wochen oder so. Ich glaube, wir können den Podcast gleich nochmal von vorne anfangen. Es geht gerade so gar nicht irgendwie. Es ist total durchgeschnitten. Irgendwie sind alle ein bisschen verwirrt heute, oder? Ich bin grundsätzlich verwirrt. Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve von Geburtstag zu meiner Zagen? Also hat zufällig jemand an dem Wochenende Geburtstag? Also ich ja einen Monat später. Der Alexander hat doch am 25. Geburtstag. Genau, der Alexander hat Geburtstag, Alexander Reinsch. Dessen Geburtstag dürfen wir dort feiern. Der bringt bestimmt auch ein 50-Liter-Fass mit oder so. Aber ich glaube, wir feiern den nachträglich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, ich glaube, der hat freitags und samstags, sonntags ist dann ja die AV. Naja, also ich werde da freitags schon sein, von daher. Freut ihr euch denn alle sehr, dass wir nach Meinerzhagen fahren dürfen? Ja, ich finde es super geil. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich war schon lange nicht mehr im Sauerland. Ich bin ja vor allem mal gespannt. Mir wurde ja gesagt, dass es da total viele Gerüchte gibt. Ich habe ja am Dienstag einen Podcast zu Meinerzbingshagen AV Mimimi oder wie es dann auch immer heißt. Und die Gerüchte stimmen ja alle gar nicht. Was für Gerüchte? Naja, also WLAN soll es wohl geben und also die Piraten hätten alle ein falsches Bild davon, wurde mir so nebenbei gesagt. Ach, haben die doch einen Bahnhof? Guck mal, wer da gerade reingekommen ist. Ich glaube, die kennen unser neues System noch gar nicht. Die haben sogar einen Flughafen. Das ist für auch Modellflugzeuge richtig. Oder was? Nee, für Cessnas und so. Aber schon mit einer geteerten Bahn. Immerhin. Ist sie auch gefedert? So, um mal den Bogen zu schlagen zum Bundesliquid? Habt ihr die Satzungsänderung gesehen? Ja, Teeren und Federn als Ordnungsmaßnahme. Wir sind ja doch eine Spaßpartei, oder? Ich bin da voll für. Also ich habe das Gefühl, jetzt will gar keiner über meiner Zagen lästern, oder? Achso, wir haben übrigens noch was völlig vergessen, bevor wir über meine Zagen weiterreden. Wir haben uns alle noch nicht vorgestellt. Ach ja, stimmt. Warte, ob das irgendjemand interessieren würde. Genau. Bernd! Ich würde Hallo Bernd! Hallo Bernd! Ich würde sagen, der faule Hund, der sich ohne im Krähennest einen Urlaubsschein sich abzeigen zu lassen, davon gemacht hat, darf sich zuerst vorstellen. Tach, ich bin Bernd Pirat, ich soll dir tanzen. Hallo, hier ist Britta, hi. Der Ebi hier, grüß Gott. Ach ja, mich ja dran, Holarius und aus der Nähe von meiner Zagen. Und der Kaimi nicht aus der Nähe von meiner Zagen. Andrea Akawako. Und der X war Tobi, irgendwie fast aus Tonland. Bernd, wie war dein Urlaub? Zu kurz. Und es ist scheißen kalt in Deutschland. Ja, meinst du, wie kalt es erst im Januar in meiner Zagen ist? Ja, ja, angenehm war. Also ganz ehrlich, ich habe das ja nur am Rande mitbekommen, aber was pissen sich die Leute wegen meiner Zagen an? Das ist 400 Meter, wenn da ständig liegen da 20 Zentimeter und die Jungs da im Sauerland wissen damit umzugehen. Da ist da nicht wie in Bochum, in Köln, in Düsseldorf, wo 5 Flocken fallen, keiner mehr fahren kann, weil kein Räumfahrzeug kommt. Wenn da 5 Flocken fallen, ist da geräumt. Da ist besser fahren als in Großstädten. Bernd, richtig doch mal meine auf. Meinung. Das Datum ist ja aber auch ganz verkehrt. Wieso? Ja, die die Kölner meinen, sie wären völlig übervorteilt, weil das ja direkt eine Woche vom Karneval ist. Genau, und da sind die Kölner alle schon so besoffen, dass sie gar nicht bis meiner Zagen kommen und deswegen sind sie da benachteiligt. Das Problem ist ja, dass wir dann im Prinzip das vor November und nach März machen müssen. Also nach März wäre jetzt auch gar nicht so schlimm. Doch, dann ist Ostern. Was machen wir dann mit den ganzen... Wir können im Januar 2014 die Ausstellung gar nicht machen. Also ich bin total froh, wenn die vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich verstehe nicht, warum die Leute sich plötzlich aufregen. Wie gesagt, ich wusste seit 2 Monaten, dass die Januar ist. Das war offen kommuniziert worden. Wie riecht sich denn jemand auf über das Datum? Ja, die Kölner. Wie gesagt, die Kölner. Jetzt echt, ohne Scheiß, regen die sich wirklich deswegen darüber auf oder haben die einen anderen Grund? Jetzt pauschalisieren wir mal nicht, ja. Es gibt eine spezielle Kölnerin, die sich auf der NRW-Liste aufregt und wenn man die Kölner-Liste mal im Auge hat, dann hat sie noch einen zweiten Kollegen, der sich darüber aufregt. Mehr weiß ich nicht. Also es sind schon ein paar mehr auf der Kölner-Liste, aber also es gibt ja eine INI vom Mensch 2.0, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Der sagt, da müssten jetzt aber eigentlich alle mitreden dürfen bei so einer Sache und nicht nur der Vorstand. Was ihm als Mimimi vorgeworfen worden ist. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, ist mir auch egal. Auf jeden Fall gibt es auch eine Gegen-INI, die sagt, wenn der Vorstand einmal so eine Entscheidung trifft, dann muss sie auch gelten. Und die ist auch von einem Kölner, nämlich von Tom Geffe. Also so schlimm ist es also nicht. Also ich fand die Idee, ich habe mich als Unterstützer eingetragen, wobei ich jetzt meiner Zagen nicht sich grundsätzlich so schlimm finde, aber so eine Sache mit, die Basis darf damit entscheiden, fand ich jetzt mal revolutionär und gut. Finde ich auch in Ordnung, aber der Text gefällt mir trotzdem nicht, weil da steht ja drin, der Vorstand soll das quasi ins Liquid Feedback bringen, die Bewerbung. Das ist natürlich Quatsch, die Bewerber sollten das tun. Also ich meine, das wäre ja eigentlich auch irgendwo normal. Richtig, das hätten die Bewerber viel früher tun können und haben sie nicht getan. Ja, weil es auch nicht notwendig ist, also weil es keiner bisher für notwendig gehalten hat. Ja, weil man einfach dachte, dass, also für mich persönlich, ich finde das schon schön, wenn ich einen Tisch habe, wo ich mich dran setzen kann. Und ich finde das auch schön, wenn ich WLAN habe oder LAN oder wie auch immer. Und ja. Ja, ist ja alles geplant. Soll ja alles passieren. Das ist zum Beispiel das Gerücht, dass das nicht, also die Gerüchte besagen, es gibt kein WLAN, es gibt keine Tische. Und wenn es natürlich doch WLAN und Tische gibt, dann bin ich ja schon total zufrieden. Also WLAN gibt es auf jeden Fall und von Tischen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also in Soest damals fand ich das ziemlich doof. Also selbst mit iPad, wenn man da sitzt, ist ja... Du hast auch ein iPad? Ich bin der andere Mensch, der so ein Gerät hat. Und das passt nie auf deinen Schoß? Ja, aber ich bin einfach ein schneller 10-Finger-Tipper und mag deswegen mit dem iPad nicht tippen, weil ich mir dann immer so langsam vorkomme. Aber um eventuell nochmal zum Thema zurückzukommen, ich glaube, es sind da ganz viele am Quengeln, weil sie das Gefühl haben, da kommen wir ja nicht mit öffentlichem Nahverkehr hin, was auch gar nicht notwendig ist, weil wir Shuttlebusse von Köln, Dortmund und wahrscheinlich Hagen einsetzen werden. Ja, es ist halt so ein, die Kölner wollten halt unbedingt, dass es eine Sache bei ihnen in der Gegend ist und jetzt ist es das nicht geworden und jetzt sind es alle am Weinen, das ist halt so. Deswegen AV Mimimi. Jetzt erinnere ich mich auch, warum, wer der andere Gesprächspartner außer Wutze ist für den Podcast über meiner Zagen. Jetzt du meinst Andreas Friebe, ne? Nee, ich meine dich. Ja, ich auch. Ja, also bitte, ich denke, wer war denn noch da? Der Golarius. Also hier, Thema Shuttlebusse und so, ne? Das ist schon ziemlich unflexibel. Da sind ja selbst öffentliche Verkehrsmittel noch besser. Da kann ich mir immerhin normalerweise aussuchen, irgendwie jede Stunde hin und zurück zu fahren und nicht einmal morgens hin und irgendwie abzustürzen. Ja, es gibt immer noch einen Shuttleverkehr zu den nahen Bahnhöfen. Auch das ist da. Wie oft wird der dann fahren, dieser Shuttleverkehr? Die Busse vermutlich nur einmal, aber also die großen, aber zu den Bahnhöfen halt einmal die Stunde, wenn der Zug auch fährt. Mehr fahren da ja nicht. Ja gut, einmal die Stunde ist dann ja schon echt ganz in Ordnung, weil einmal am Tag, dann wäre ich, glaube ich, auch pissig, wenn ich dann irgendwie früher weg wollte und das geht dann nicht, weil ich da nicht wegkomme. Ja, für uns ist das eh total egal, weil wir eh keine Chance haben, uns mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln auf sinnvolle Art und Weise dahin zu begeben. Was aber von bei uns vom Start weg einfach schon ein Problem wäre, würde ich sagen. Ja, ja, es liegt nicht an meiner Zagen. Also ihr seid das meiner Zagen des Niederrheins, oder wie? Nein, also erstmal bin ich nicht mehr vom Niederrhein, das war ich mal und jetzt sind wir ja aus dem Kreis Borken. Und es ist hier schon mal ein Zug vorbeigekommen. Ja. Das muss schon länger her sein. Also, ja, ich glaube 20 Jahre. Wenn ich es versuchen würde, mit einem öffentlichen Nahverkehr irgendwo hinzufahren, also jetzt so Dortmund oder gar Münster oder so, wo die letzten LPTs waren. Ja, also Dortmund, 2,5 Stunden mit 20 Minuten Autofahrt erst. Geht. Nur öffentlicher Nahverkehr, 3 Stunden. Locker. Tja, wie immer. Irgendjemand kommt nicht ordentlich dahin. Gut, jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob es in meiner Zagen mehr sind als sonst. Aber mir kommt das Mimimi immer weniger so vor, so nach dem Motto, der Ort ist schlecht und mehr so, ich persönlich komme da schlecht hin und aus meinem Kreis kommen da wenig Leute hin und dann fällt das Ergebnis nicht so aus, wie ich das will. Böse Menschen könnten das unterstellen, ja? Ja, böse Menschen unterstellen halt zum Beispiel, dass das dann auch eben kein Zufall war, dass in Münster keiner aus Aachen gewählt wurde. Böse Menschen könnten das unterstellen. Starker Kreisverband in Aachen, oh, aber Münster ist halt scheiße weit weg. Ich fand übrigens deinen Vorschlag toll, einfach die Halle 15 Kilometer weiter im Süden zu nehmen. Das wäre dann Regierungsbezirk Köln. Das können wir von mir aus gerne so machen. Dass dir das gefällt, ist mir klar. Trolling halt. Ja, das war halt, ich war halt irgendwie genervt von der ganzen Trollerei und habe mich zurückgetrollt. Also wenn wir schon so darüber reden, dass es eine Metropole sein soll, warum nehmen wir da nicht Detmold? Da fährt bestimmt ein Zug hin, soweit ich weiß. Wir können auch Paderborn nehmen. Paderborn fährt definitiv einen Zug in die RE1. Borken. Du hast aber gesagt, da fahren keine Züge hin. Doch, der fährt wohl. Adrian, du amüsierst dich ja köstlich. Hör mal, das gibt's ja gar nicht. Also, ich bin ja stark für Siegen. Das ist ja quasi eine Großstadt, Universitätsstadt und so weiter. Das ist super. Ich werde die Siegner mal fragen, ob die nicht sich beim nächsten Mal bewerben wollen. Ich glaube, es gibt noch viele Orte in NRW, wo wir noch keinen Landesparteitag und keine Aufstellungsversammlung hatten. Naja, ich meinte nur halt, ne, also wenn es daran liegt, dass es ein 20.000 Einwohnerstädtchen ist, dann kann man eben dann nach Siegen gehen, da sind deutlich mehr Einwohner. Ist allerdings noch abgelegener eigentlich. Ja, das meine ich, da gibt es bestimmt eine schöne Auswahl an Städten, die super liegen. Bünde, letztes Kaff in Nordrhein-Westfalen Richtung Hessen. Hat, glaube ich, auch eine Halle. Gehen wir doch einfach mal ein Thema weiter. Ja, ich finde, wir müssen dringend über Hashtag MyNextWufo sprechen. Den habe ich nur so halb mitbekommen. Erzähl wir müssen, mal. Wer ist? Britta ist immer informierter. Wer ist denn der nächste WuFo? Also, nein, ist heute irgendwie auf Twitter aufgetaucht. Ich weiß auch nicht, warum man damit angefangen ist. Ich glaube, das ging so ein bisschen um die Diskussion, um die Twitter-Diskussion, die letzte Tage hier irgendwie auf Twitter gewesen ist, zwischen Thierseales Kungla und dem Johannes Ponada, wo man den Johannes Ponada wohl ziemlich angekackt hat irgendwie und das auf nicht so ganz feine Art und das schön öffentlich. Und ich glaube, deswegen ist dieser Hashtag zustande gekommen. War heute nicht auch irgendwas auf dem Help 12? Ich habe nur irgendwann mal gelesen, wenn es so weitergeht, würden sie sich gleich prügeln, aber ob das ernst gemeint war, weiß ich nicht. Auf ja, der Help oder der Bufo? Gerade Johannes Ponada, den habe ich ja schon immer als total gewaltbereiten Prügelknaben gehalten, eingeschätzt. Also. Nee, es war jetzt bezogen auf der Help. Also ich habe keine Ahnung, ob das auf den Bufo bezogen war irgendwie. Ach so. Ja, der Johannes hat so eine gewalttätige Ausstrahlung, nicht wahr? Ja, der ist mal total aggressiv. Während der Kungla ja nun wirklich so der friedlichste... Lassen wir das. Was war denn da auf der Help? Das weiß ich nicht. Ich hab wirklich nur gelesen. So. Das Einzige, was ich von der Help mitbekommen habe, war was Gutes. Nämlich, dass es einen Satzungsänderungsantrag gab, der mal ein ordentliches Fristenkonzept für Anträge an den Landesparteitag aufgezeigt hat. Wo man sich halt überlegt hat, irgendwie macht das Sinn, wenn man so drei Phasen hat, nämlich in eine Frist, bis zu der die Einträge eingegangen sein müssen, dann eine weitere Frist, in der Alternativanträge zu diesen Anträgen gestellt werden können, wenn man irgendwie eine Verbesserung hat oder meint, das muss man anders regeln oder sonst irgendwas. Und wenn die Frist abgelaufen ist, sind dann halt irgendwie noch 4 Wochen bis zum Parteitag, wo man dann noch in Ruhe einladen kann. Mit der kompletten Tagesordnung. Apropos Kungla, der will auch nach Berlin, ne? Ja, aber er hat doch schon die erste Schlappe einkassiert, oder nicht? Was heißt das denn? In seinem Landsverband ist er gescheitert. Die wollten ihn nicht schicken. Wenn man dann umzieht, kann man dann nochmal kandidieren? Dafür brauchst du nicht umziehen. Ach so, ich dachte, man müsste in dem Landesverband auch wohnen. Soweit ich weiß, mir wurde gesagt schon. Weil da kam mal die Diskussion auf über Frau Schramm, wie heißt sie jetzt mit Vornamen? Julia, weil Nachnamen sagen ist ja schon fast eine Beleidigung, habe ich gelernt auf dem letzten Berliner Parteitag. Also die Julia, da gab es wohl irgendwie einen Streit drüber, dass die sich ja hier Zweitwohnsitz angemeldet hat und bla bla bla, wo sie mehrfach gesagt hat, dass sie nicht kandidieren will. Und da hat irgendjemand geschrieben, du brauchst einen Erstwohnsitz in dem Bundesland, um nicht oder da, also du musst halt in diesem Landesverband angemeldet sein, dafür musst du einen Erstwohnsitz da haben, soweit ich das mitbekommen habe. Ohne Gewehr jetzt. Also ich habe jetzt anderes gehört, ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Und Baden-Württemberg hat schon entschieden? Ja. Ja, wir haben die ersten Kandidaten, deswegen wundere ich mich auch, warum sich manche in NRW so ein bisschen plustern, dass die Aufstellungsversammlung oder das Aufnahmen vor dem BPT gemacht werden sollen. Da habe ich nicht so ganz verstanden. Ja gut, das ist schon ein bisschen seltsam, wenn man sagt, ich will hier kandidieren und das Programm vertreten, wenn es noch kein Programm gibt. Wir haben doch aber ein Programm. Wir haben ein Grundsatzprogramm, wir haben ein Wahlprogramm von 2010. Das gibt's alles. Und wir haben auch schon die ersten aufgestellten Kandidaten. Wäre vielleicht glücklicher gewesen, alle hätten das nach dem BPT gemacht und im Zeitraum von, weiß ich nicht, 4 Wochen alle gleichzeitig im Prinzip, damit wir direkt alles vorstellen können. Hätte ich schön gefunden, so jetzt als reine Idee, aber ich würde mich jetzt auch nicht plustern, wenn jemand vorher sagt, er lässt sich aufstellen, weil er allein die Grundideen der Piraten gut findet, die jetzt schon in dem ganzen Programm vorhanden sind. Aber da ich mich ja nicht aufstellen lasse, ist das für mich auch eine rein theoretische Betrachtung. Apropos aufstellen, wie ist denn das jetzt mit den Kandidatenbefragungen? Müssen wir da eine Datenschutzerklärung für haben oder nicht? Ja, wie gesagt, meine Meinung war halt, nö. Aber da wir den Datenschutzbeauftragten des Landes fragen, ist da alles, kriegen wir noch eine Antwort. Ist so gut. Ich habe eine Antwort. Wollt ihr sie wirklich hören, jetzt und hier? Ja. Wenn du dafür nicht erst eine DSV unterschreiben musst? Ja. Nein. Ist sie sonst also, geheim, Hinterzimmer oder so? Nein, ist alles gut. Ich war ja eigentlich auch die Einzige, die da irgendwelche Bedenken hat. Ich habe mit Markus Hort telefoniert. Er meint, es sei alles kein Problem. Wir sollten halt gucken, dass wir das alles gut eben soweit geheim halten bis zu dem Tag X, wo wir alles veröffentlichen. Und wir sollten den Kandidaten darauf hinweisen, dass wenn er selber aufzeichnet, wir auch darum bitten, das nicht vorher zu veröffentlichen. Dann ist ja alles gut. Jetzt habe ich nicht zugehört. Kannst du das nochmal wiederholen? Nö. Ich finde euch beide so witzig, das ist so geil. Kalmi, kannst du morgen im Krähennest hören? Morgen? Nicht erst so in 10 Tagen oder so? Möchtest du damit irgendwas sagen? Irgendwas? Ich dachte, der Spelunkencast kommt auch erst im Dezember raus. Du meinst zur 500. Folge, oder was? Ja, was ist das denn jetzt für ein Spelunkencast? Es ist einfach so, ne? Also jetzt gibt es nicht mal einen Grund, ein Jubiläum oder irgendwas. Es ist Sonntag. Bestimmt, das reicht eigentlich. Wir feiern einfach Bernds Rückkehr. Ja! Das ist eine gute Idee. Na, danke. Yeah! Wen schicken wir denn als nächstes in Urlaub, damit wir die Rückkehr feiern können? Ist mir egal, Hauptsache wir können es in 2 Wochen feiern. Für die Partei. Ich flieg am 18. Für die Partei mache ich alles. Nach Madeira. Auch schön. Und warm. Ich finde euch alle blöd. Ich fand das richtig gut. Als wir heute Morgen aufgestanden sind, zog eine richtig dicke Wolkendecke über Kreta auf. Das war alles richtig gemacht. Ich habe dir ja auch gesagt, du sollst die Sonne wieder mitbringen. Ja, als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, war es zwar schweinekalt, aber es war Sonne da. Ich will das mit dem Urlaub von Bernd doch nicht wissen. Ich finde auch immer doof, wenn Leute davon erzählen, wie warm es gerade irgendwo ist. Wo kamst du nochmal her? Aus der Nähe von Weinshagen? Ja, ich wohne auch auf 360 Meter Höhe. Das ist so, naja, es ist kühl hier oben. Es ist so kalt. Das ist ja quasi Hochgebirge. Mampeln wir zwei gleich noch im Märkischen Kreis? Ja, wenn wir hier mal fertig sind, werde ich wohl noch darüber gehen müssen, das ist so. Ularius, was kostet denn bei euch der Kubikmeter Buche, Eiche, Kaminholz? Was weiß ich denn? Meinst du, sowas habe ich hier immer im Kopf? Oh ja, Lagerfeuer in der Halle. Nee, wir wollen ja eine Schneebar vor der Halle machen. Das ist eine coole Idee. Ach, wir haben da sogar schon einige coole Ideen rumgewälzt. Iglo-Bau-Workshop? Ja, wir haben allerdings auch noch ein Kino zur Verfügung und eine Art Disco für abends und so und alles mit im Programm mit drin. Wo wir jetzt schon wieder bei AV Mimimi sind, wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass das im Nachhinein angefochten wird? Die Entscheidung dazu? Die Ersten haben ja schon damit gedroht. Die Entscheidung dazu? Nee, grundsätzlich, die Aufstellungsversammlung, weil ist ja am Arsch der Welt und so und da kann ja keiner hin. Nee, das ist Quark. Also deswegen kann es keiner. Das halte ich wohl auch für. Das ist doch keine Begründung. Sehr lächerlich. Moment. Also damit kommt man da nicht durch, aber das heißt ja nicht, dass es keiner macht. Ja, gut. Es gibt immer Leute, weißt du? Aber nee, damit kommt keiner durch. Von daher viel Spaß, wer es versuchen möchte. Also ich fand das in Niedersachsen ja eigentlich ganz lustig als Außenstehender. Als Außenstehender. Wenn ich das richtig verstanden habe, fanden die das irgendwie nicht so lustig. Also ich fände das auch bei uns auf eine Art lustig, ja. Nein, das wäre nicht lustig. Die Stille hört ja keiner. Ihr seid alle nicht destruktiv genug. Und das, obwohl wir Piraten sind. Du meinst, wir sind alle nicht trollig genug? Ja. Ach, der Trollarius, der macht das mit. Haha. Also ich finde Trollarius auch lustig. Aber Kaimi, das aus dem Munde von jemandem, der Teilzeit-Troll in der Signature seiner E-Mail stehen hat. Naja. Hab ich gelernt, was soll ich machen? Gibt es das jetzt als Berufsausbildung? Ja, das biete ich an. Ah, okay. Geringes Entgelt. Was kostet das? Das verhandle ich im Einzelfall. Aber jetzt muss ich doch mal nachfragen. Die ganzen Trolle, die unterwegs sind, ich behaupte, dass die meisten zumindest nicht ausgebildet sind und deswegen eigentlich diese Tätigkeit nicht ausüben dürfen. Ja, das ist dasselbe Problem wie in der IT. Weißt du, die meisten, die machen das so ungelernt oder auf dem 3,5. Bildungsweg und die machen dann das ganze Image der gelernten Leute kaputt, weil die es nicht ordentlich machen. Tobi, das ist nicht geschützter Begriff. Es ist immer schlimm, dass Leute Berufe ausüben, die sie nicht gelernt haben. Das finde ich auch immer grausam. Was machst du nochmal? So, du machst doch keinen Jura. Hust, hust. Ach ja, stimmt. Ich habe ja nichts gelernt. Ich vergesse das immer wieder. Ach, du machst also den Ruf der ITler kaputt. Interessant. Nee, nicht mehr. Das war mal. Das sind vielleicht die Mathe-Studenten, die das tun. Glaub mir, meine Zum Glück studiere ich Informatik. Wenn mich einer für meine Dienstleistung bezahlt, mache ich ganz bestimmt die Preise nicht kaputt. Also ich melde mich schon mal zum Trollkurs an, Kaimi-san, und wir sprechen dann nochmal über den Preis, ne? Ich glaube, einen Trollkurs brauchst du auch nicht, oder? Bitte? Ich finde das immer so lustig mit dir und Kaimi. Also ich finde, ihr trollt euch so toll gegenseitig. Ich habe auch neulich irgendwo geschrieben, das ist eigentlich mein Troll. Damit meinte ich Kaimi. Ach so, persönlicher. Wir sprechen uns immer auf dem Stammtisch ab, was wir in der nächsten Woche so machen. Lass uns mal eben über Radbert sprechen, der jetzt leider nicht da ist. Also ich fand das... Apropos Troll oder was? Wo du gerade Troll sagst, lass uns mal eben über Radbert sprechen. Lebt der noch? Ach, halt die Fresse, Tobi, oder wie war das? Genau, halt die Fresse. Naja, es war ja nicht klar, auf wen das gemünzt war. Und da fällt mir gerade sowas auf. Stopp. Wir machen ja gerade was völlig Falsches. Wir haben doch jetzt gerade Sitzung hier. Spelunkenkast doch Donnerstags. Hä? Aha. Er hat's verstanden. Ja. Das habt ihr beschlossen. Und ich hab gedacht, du merkst das gar nicht. Ja, was war jetzt mit Radbert? Radbert er noch? Radbert, ja, der lebt noch. Der ist auch, der Radbert war ja in der letzten Sitzung dabei und äußerte sich ja mit dem Satz, hat Andrea gesprochen und dann sagt er halt die Fresse. Und dann meinte er, ja, er hätte Andrea gar nicht gemeint. Und dann hat Andrea ganz trocken, dann war das Timing aber schlecht. Das fand ich so schön. Er hat übrigens, also er lebt tatsächlich noch, er hat nämlich jetzt auch noch den Newsletter heute Morgen ergänzt. Naja, also ich habe ja heute nochmal den Spelunkencast von Donnerstag gehört. Da redetet ihr schon gleichzeitig, Tobi und Wacko. Und er meinte dann wohl schon Tobi, aber das war jetzt halt wirklich ein schlechtes Timing, das stimmt. Naja, deswegen amüsiert es mich ja so. Habe ich gerade Radbert verteidigt? Ja. Ja. Oh. Peinlich, ne? Also wenn Rad das jetzt hört, wird er sich sicherlich vergnügt. Na, egal. Ich schreibe Radbert eine E-Mail, er darf auf gar keinen Fall diesen Spelunkencast hören. Dann macht das auf jeden Fall, oder wie? Also, wer weiß. Haben wir noch ein Thema? Ja. Ja, ich habe mal eine ganz doofe Frage. Yeah. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Was ist mit unserem politischen Geschäftsführer passiert? Also, dem aus Nordrhein-Westfalen. Wie ich gerade auf Twitter gelesen habe, hat das mehrere Leute erwischt, die diesen Titel tragen. Bernd, dieses Thema wird heute ausgeklammert. Wir schneiden das auch raus. Ich habe da aber mal eine Frage. Was heißt, hat mehrere Leute erwischt? Ja, ich glaube... Wieso wird das denn jetzt ausgeklammert? Das haben wir so beschlossen. Weil es dazu einen Cast geben wird. Außerdem steht es im Pad, dass wir darüber nicht sprechen wollen. Habe ich ein Pad auf? Ich versuche gerade 5000 Mails zu sortieren. Das ist dann ein Einzelschicksal. Es gibt ein Pad zu diesem Spelunkencast. Frag am Ende einfach den Tobi dazu und dann ist gut. Also unter vier Augen oder so. Wir haben noch Thema Transparenz draufstehen. Transpiration, ja. Also Transparenz habe ich nochmal draufgeschrieben. Ich meine, wir haben ja dazu eine große Diskussion geführt. Ja, was ist jetzt eigentlich das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass sich bisher keiner, mich eingeschlossen, die Arbeit gemacht hat, das Protokoll dieser Sitzung zu durchforsten und ein Ergebnis zu formulieren. Ich persönlich bin mit diesem Abend nicht so zufrieden mit der Diskussionsrunde, weil innerhalb des moderierten Teils war es sehr schwurbelig. Ich habe schon nicht angehört, aber jetzt bin ich gespannt. Naja. Was ist denn schwurbelig? Harmlos, oder? Harmlos? Schwurbelig ist, harmlos trifft es auch. Schwurbelig ist 11 Abgeordnete, ich habe sie selber gar nicht gezählt, die Zahl kam, glaube ich, von Harald und der ist mit Zahlen ja immer sehr genau. 11 Abgeordnete waren anwesend und es waren alle unserer Meinung. So, Transparenz ist wichtig und wir müssen da und das hier und dieses und jenes und ein Streitgespräch konnte man so ja sowieso nicht führen, weil wir waren ja eh alle einer Meinung. Und die anderen 9 waren nicht da, die anderer Meinung waren, oder wie? Wahrscheinlich, genau das. Ich sage dir, wenn weitere 9 Abgeordnete dabei gewesen wären, hätte es genauso geschwurbelt. Ja. Nein. Also, zumindest scheint ja Dietmar da eine etwas andere Meinung zu haben, in Bezug auf Transparenz und sowas. Also, zumindest. War er da? Nein. Scheint oder hat? Wenn es ein hat ist und du weißt das, dann berichte. Nein, Schein, aber das ist ein weiteres Thema, was ich auch mit draufgeschrieben habe, nämlich was Dietmar gerade auf der 20 Piratenliste macht. Aber das kann man gleich besprechen. Diese 11 Leute haben geschwurbelt. Ja, das stimmt irgendwo. Vor allen Dingen haben sie ganz eindeutig alle gesagt, ja, wir finden das ganz wichtig. Am nächsten Tag hat der Robert, der meiner Meinung nach auch dabei war, berichtigt mich, wenn ich da falsch liege. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Robert da war. Wie ist der Nick? Bobby 79. Ja. Ja, der war da. Hat der seine erste Sprechstunde gemacht im Mumble. Und Harald hat ja dann am Donnerstag berichtet, dass er als einziger Frager erstmal da war und dann auch gefragt hat, ob er das aufzeichnen könnte. Und Robert war dagegen. Da habe ich mir gedacht so, yay, hat er schon was verstanden von der Transparenz. Großartig. Ja, der hat ja auch ein Buch vor als Vorstand, der es genauso handhabt. Das könnte aber auch noch etwas andere Gründe haben, was wir nämlich auch in dem dann nicht mehr offiziellen Teil dieser Transparenzgeschichte gehört haben, ist, dass es doch Leute geben mag, die dann halt ungerne was sagen, wenn aufgezeichnet wird. Also nicht, dass er sich selber meinte, sondern dass er vielleicht das mit Rücksicht auf die anderen Anwesenden so gesagt hat. Zu dem Zeitpunkt war Harald, wie er sagte, der einzige Frager. Ansonsten waren nur noch Robert und seine beiden Mitarbeiter da. Und da Harald der war, der aufzeichnen wollte, fürs Krähennest vermutlich, ist natürlich diese Begründung größerer Quark. Holger, du hast mich widerlegt, absolut. Wenn allerdings jetzt noch 5 Leute gekommen wären und irgendwer gesagt hätte, können wir das mal ausstellen, hätte Harald wahrscheinlich auch nicht gesagt, nee, geht gar nicht. Also zu dem Bu-Bernd-Argument muss ich dann auch mal was sagen. Das Argument klingt erstmal schlüssig, wenn gesagt wird, ja, wir wollen deshalb nicht aufzeichnen, weil wir die Leute schützen wollen, die vielleicht nicht aufgezeichnet werden wollen, aber dennoch was Sinnvolles beizutragen haben. Klingt erstmal deshalb nachvollziehbar, weil man die Leute ja schützen müsste, aber man könnte ja problemlos sagen, genauso wie wir es an dem Abend gemacht haben, wir machen einen moderierten und einen aufgenommen, haben wir es an dem Abend, haben wir es dann irgendwann beendet. Und dann irgendwann konnte man auch dann sprechen, wenn nicht mehr aufgezeichnet wird. Und das hätte man dann auch so machen können. Man kann ja sagen, hey, Aufzeichnung und hinterher ohne Aufzeichnung. Und dann können sich alle beteiligen. Ja, man kann auch jederzeit sagen, hier, wenn irgendwer was dagegen hat, soll er den Aufzeichnenden irgendwie anfunken per Chat und ihm sagen, er soll mal kurz nicht aufzeichnen. Das geht doch alles. Ja, aber das würde eigentlich, dann würde jeder, der die Position hat, darf nicht aufgezeichnet werden, sagen, ja, dann das trauen sich einige nicht. Also, wenn man sowas meint, dass das erforderlich ist, dann bitte einen Teil mit Aufzeichnung und dann bitte einen Teil ohne Aufzeichnung. Dann ist das Argument ausgeräumt. Da fällt mir ein, das hatten wir ja im Dicken Engel, ne, mit Bubert und dieser, ja, genau. Deswegen sage ich ja das Bubert-Argument. Aber da muss ich auch genauso dazu ergänzen, dass kein Mensch dort gesprochen hat ohne Aufzeichnung, der auch mit Aufzeichnung nicht gesprochen hätte oder andersrum. Und ich finde auch, wenn man nicht aufgezeichnet werden möchte, kann man so eine Frage auch einfach in Textform stellen oder seinen Beitrag in Textform leisten, entweder in Chat oder direkt an denjenigen, der gerade irgendwie den Hut auf hat. Also ganz ehrlich, wenn ich wirklich jetzt dem Robert irgendeine Frage stellen möchte, die ich nur ihm stellen möchte und wo ich niemanden dabei haben will, dann gucke ich ins Wiki, suche mir seine Telefonnummer und rufe ihn an. Fertig. Jo. Das, also in dem Fall ja, richtig, aber das kannst du natürlich nicht auf alles anwenden. Wenn irgendwie Dicker Engel ist und du willst da was diskutiert haben, hast einen Beitrag, willst aber nicht aufgezeichnet werden, dann kannst du ja schlecht mal eben anrufen. Das ist richtig, aber dann kann ich immer noch jemanden vorschicken oder so. Das ist nicht das Problem. Wir wählen einfach in Zukunft bei solchen Veranstaltungen Proxy. Genau. Naja. Klärst du mich mal auf, was das heißt? Ich habe ja von sowas so gar keine Ahnung. Einer, der für andere spricht. Wir haben sowas, wir haben Mediator oder sowas. Ja, aber den willst du jetzt nicht in jede Diskussion mit reinbringen, das wäre ja vollkommen an seinem Aufgabenspektrum vorbei. Nein, das wenn es darum geht, dass jemand für andere Leute spricht, das ist doch eine typische Sache auch da. Also jemandem eben zur Hilfe holen oder so. Also ich meine, ganz ehrlich, es kann nur wirklich dann begründet nicht aufgenommen werden, meiner Meinung nach, wenn irgendwas Wichtiges ist, was wirklich wichtig und nur persönlich machbar ist. Mit persönlichen Daten, bla bla. Jede andere Sache, Entschuldigung, wir sind Piraten, wir machen das öffentlich. Schluss. Aber dann hast du wieder, wenn du jetzt persönliche Daten sagst, dann darfst du das eigentlich gar nicht im Mumble mit anderen Leuten im Channel besprechen, denn du kannst jetzt zwar sehen, dass ich übers Mumble aufnehme, du kannst aber nicht sehen, dass ich noch eine zweite Aufnahme extern offen habe. Hast du das? Ja. Ich mach das immer doppelt. Also ich sehe jetzt aber schon, dass du auch aufzeichnest, oder was meinst du? Ja, ja, weil ich auch noch mit Mumble aufnehme. Wenn ich jetzt mit Mumble die Mumble-Aufnahme stoppen würde, würde ich trotzdem noch aufnehmen und das würdet ihr dann nicht mehr sehen. Also wenn es um persönliche Daten geht, wäre ich damit im Mumble sowieso mal vorsichtig. Ja. Das kriegen wir dann alles bei Antenne Düsseldorf zu hören, oder wo? Nee, bei Annette Meiritz zu lesen. Kann ich ja gleich zu Bild gehen. Jetzt bringen wir ihn auch noch auf Gedanken. Sind die Piraten eigentlich irgendwie am Umsatz beteiligt oder so bei Spiegel Online? Also ich weiß nicht, auf jeden Fall könnte Annette Meiritz mal dringend eine größere Spende tätigen. Die macht doch ihre Honorare größtenteils mit uns, oder? Ja, aber jetzt mal ehrlich, das kann doch die Leute echt nicht alles interessieren, oder? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube, wenn ich das lese, also ich lese ja oft schon nur die Überschriften und denke, Also ich bin schon darauf angesprochen worden, interessanterweise. Also das, was sie schreibt, irgendwer liest es tatsächlich immer. Ja, ja, gut, aber... Irgendwelche komischen Umwege kommt da selbst bei meiner Mutter an. Das macht mich ganz, ganz, ganz nervös. Aber überleg doch mal, wir sind doch die Leute, die ungefähr 1000 Sachen im Internet lesen, wo jeden Tag hunderte von Links über Twitter gehen und so weiter. Natürlich lesen wir so einen Scheiß. Sonst wären wir ja keine Piraten, oder? Naja, also so viel Zeit habe ich dafür nicht über neben der Arbeit. Ich gucke da schon sehr selektiv und wenn ein Meiritz auf Spunwa schreibt, dann lasse ich das meistens, ich lese Überschriften, worum es geht und danach lasse ich es links liegen, weil es Zeitverschwendung für mich wäre. Ja, aber man möchte ja ganz gern auch mal Zeit verschwenden und so. Das ist doch alles normal. Natürlich wird es auch gelesen. Und natürlich gibt es ganz viele Menschen, die jeden Tag auf Spon irgendwas lesen und vielleicht sogar so ein bisschen sich für Piraten interessieren und dann kommen die da natürlich da rein, na klar. Aber, ja, aber ich gehe da mal von aus, das ist so, wir schmeißen ein bisschen mit Dreck, irgendwann wird schon was hängen bleiben. Ich weiß nicht, das ist auch ein sehr subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass über die Piraten wird ja nicht nur von Meiritz berichtet, sondern von ganz vielen Leuten. Es wird immer was Negatives rausgegraben, so per se, also in letzter Zeit. Und es sind Leute auch interessant, die irgendwas sagen oder schreiben, die nicht mal irgendein Amt haben oder irgendwas dazu befähigt, sich eine Meinung dazu zu äußern. Und ich wundere mich immer, dass bei meinem Schwiegervater, der auch Mitglied einer Partei ist, dass da nicht ständig die Presse an der Tür anstellt und sagt, was meinen Sie denn dazu? Passiert da gar nicht, bei den Piraten irgendwie ständig. Weiß ich nicht. Also so viele nicht in einem Amt steckenden Leute sind da eigentlich nicht bei, oder? Nö, der Unterschied ist einfach, dass auch vieles von Leuten, die nicht in dem Amt stecken, bei den Piraten einfach öffentlich ist, wenn die sich über irgendwas mokieren. Und bei anderen Parteien vielleicht nicht. Also ich meine, klar, wenn Felia was sagt, dann ist es immer noch irgendwie wichtig. Aber ansonsten... Ja gut, ich glaube, wenn du bei Twitter nach Raute Piraten suchst, hast du den Stoff für die nächsten drei Artikel immer schon fertig. Der Unterschied ist einfach, auf dem Stammtisch oder Ortsverein-Treffen von Tobis Vater sitzt wahrscheinlich kein Spun-Redakteur oder Journalist, während unsere Mailinglisten, da kannst du, ich sag's mal so, auf Kreta sein, du kannst mitlesen. Da kriegst du das, und wenn dann sich 5, 6 Leute über dasselbe Thema aufregen, ist dieses Thema interessant, und das wird dann angepackt. Dann kann man sagen, die breite Masse der Piraten regt sich auf, dass das dann nur unsere 5 Haupttrolle auf irgendeiner Mailingliste sind, die sich über alles und jeden aufregen, die in keinster Weise die breite Mehrheit oder die Basis widerspiegeln. Das ist dann uninteressant. Hauptsache, sie mokieren sich. Wenn die Leute mokieren, kann man sich über die zerstrittene Piratenpartei schön schriftlich auslassen. Und dann hat man wieder was, wenn man jetzt bei Spunko Klick erzeugt oder wenn man auf Printmedien erzeugt, das Interesse an dieser Zeitung weckt. Und zu berichten, hey, die Piratenpartei hat einen neuen Wahlprogrammpunkt. Das ist, ich sag mal, nicht unbedingt genauso spannend, wie wenn sich jetzt der Buchu zerlegt, weil sie sich untereinander auf Twitter die Tweets um die Ohren hauen. Das ist einfach Bad News are Good News, ne? Ja, ich meinte zum Beispiel... Regen sich dann dieselben Trolle wieder über den Artikel auf und man kann den nächsten schreiben. Ich meine die Geschichte, Britta, wo war das nochmal mit den zwei Piraten, die sie als Direktkandidaten beworben haben und beide vielleicht nicht so grundglücklich informiert waren? Das hat ja solche... In Thüringen war das, glaube ich. Das hat ja solche... Kreis 295. Das hat ja solche Kreise gezogen, dass ich bei meiner Twitter-Diskussion mit Volker Beck das Ding aufs Butterbrot geschmiert bekomme. Und da habe ich auch gedacht, also nur weil irgendein Grüner irgendwo ein paar Sachen sagt, die vielleicht nicht so schlau sind bei irgendeiner Kandidatur, in dem Fall eine Direktkandidatur bei uns, aber eine Kandidatur in einem Wahlkreis, weil er Direktkandidat wird, wo er auch weiß, dass er niemals dadurch in den Bundestag einziehen wird, das gelangt so nicht an die Öffentlichkeit. Und irgendwie finde ich das dann immer ein bisschen ärgerlich. Aber gut, wir können es nicht ändern. Wir können, ich meine, wenn wir jetzt jede Schabracke, die anderen Parteien aufstellt, beziehungsweise die für die in irgendwelchen Stadträten oder sonstigen Sachen sitzt, wenn man die alle mal befragen würde, was sie denn über ihre Politik eigentlich so genau wissen, dann käme da auch ziemlich viel unglaubliche Scheiße bei rum. Das passiert ja schon bei den Profis. Ich habe ein paar Jahre als freier Journalist hier bei den Lokalzeitungen gearbeitet und ich kenne ein paar Kommunalpolitiker. Und da gibt es auch, ich sag mal, freundlich und euphemisierend sehr unterschiedliche Leute. Und da gibt es gute Leute bei und es gibt Leute, wo man sich schon fragt, was die in irgendeiner Weise an irgendeinem Punkt verloren haben. Und das sind dann teilweise auch Leute, die durchaus gut davon leben. Tobias, kannst du den Paki mal hochholen? Ich glaube, wenn du dabei bist, kann ich keinen mehr hochholen, sonst geht das. Okay, Moment. Vielleicht kannst du einfach keine Leute aus dem Zuhörerraum ziehen, weil du im Zuhörerraum keine Rechte hast. Vorhin bei Britta ging's ja. Die saß auch in Krähennest und nicht im Zuhörerraum. Ah, okay. Ja, und der Paki ist jetzt da, aber ich habe ihn nicht hochgeholt. Ja, in dem Moment, als die Vako das vorschlug, habe ich das gemacht. Ah, danke schön. Jetzt kann ich auch reden. Guten Abend. Hi. Hi. Hallo, vielleicht möchte noch jemand von da unten hier hochgezogen werden. Wir können ja mal fragen. Ich mach mal. Also, wenn man unten drin ist, man kommt gar nicht rein, deswegen. Das ist ja gewollt so. Aber Paki, du müsstest jetzt die entscheidenden Rechte haben. Danke. Hast du es für mich auch schon eingestellt? So schnell geht das also mit den Rechten, wenn man nicht ich ist. Ja, Kaimi, sonst ist das wäre die Nummer irgendwie mit gleiches Recht für alle und so. Wer will das denn? Ich. Jetzt ist das still. Also. Ich würde gerne noch kurz auf die Aussage von wegen, warum die denn den hinterletzten Piraten vorkramen, bei den Grünen das nicht machen oder bei der SPD oder CDU, wie auch immer. Die sind auch nicht so vehement gegen das Leistungsschutzrecht, oder? Das mag sein, ja. Du meinst nicht vehement im Sinne von gar nicht? Ich wollte es nett ausdrücken. Ja, also natürlich, also wenn dieser Blödsinn von einem Leistungsschutzrechter irgendwie durchgesetzt wird, dann soll es ja so sein, dass die davon irgendwie profitieren. Was ich noch sehr bezweifle, aber gut. Weil, wieso sollte ich, also ich jetzt zum Beispiel als Blogger bin eigentlich sehr, sehr froh, wenn irgendwer mich irgendwo verlinkt, weil da kommen dann mehr Leute auf meinen Blog. Nicht, dass ich damit Geld verdienen würde, aber es kommen mehr Leute auf meinen Blog. Und dann werde ich mehr gelesen, das finde ich ja gut. Finden die Zeitungen das nicht gut, wenn man da hinkommt? Ja, ich verstehe das auch nicht. Also ich verdiene mit der Homepage Geld und ich bin auch froh, wenn da was verlinkt wird. Ja, ich hatte dir schon die Gelegenheit, den Podcast mit Bruno zu hören. Ich habe ihn gehört. Nein. Stefan, dann kannst du ja mitreden. Also der Gag daran ist ja eigentlich, dass dadurch ein Filter passiert. Ein Filter, der natürlich den großen Medien wie Springer oder ähnlich großen anderen natürlich die Möglichkeit gibt, im Zweifel dadurch eine Menge zu regulieren. Und Google ist ja auch in der Lage, im Zweifel zu bezahlen. Und nur die Kleinen fallen rüber. Und der Gag war mir vorher auch nicht so ganz klar. Vor allem profitieren die Großen davon, weil sie eben wissen, dass die Kleinen sich überhaupt trauen, da aufzumucken. Ja, stimmt. Ich kann nur empfehlen, den Podcast anzuhören. Der Bruno hat das ganz gut erklärt. Ich dachte, wir sollten den wegen Tobi hören. Ja. Aber hätte ich mir denken können. Jo, nächstes Thema. Bernd, ich habe dank dir übrigens ein neues Wort in meinem Wortschatz. Das da wäre? Arschkrampe. Ja, ist doch schön. Dann dank dir alle mal dem Frühstücksradio vom Sender FSR, das meine komplette Jugend versaut hat. Wie war das Wort? Arschkrampe. Du kannst es eher so schön rollen, ich kann das nicht so gut. Aber das ist doch nicht neu. Also ich kenn's auch. Ja, in meinem Wortschatz ist es aber neu. Also. Manche Leute sind ja nicht so verdorben. Also wenn zu dem Thema Arschkrampe jetzt nicht noch gerade jemand was sagen will, würde ich nochmal nach dem Dietmar-Thema fragen. Dietmar Gate oder ist das noch kein Gate? Ich glaube, ein Gate ist es noch nicht so ganz, aber da machen wir es ja jetzt zu, oder? Wie wäre es, wenn ihr mir erstmal erklärt, worum es überhaupt geht, weil das habe ich nicht verfolgt. Ja gut, wer liest denn die 20 Piratenliste? Ich empfange sie. Ja, ja eigentlich. Also, da war jetzt der Umlaufbeschluss unterwegs, beziehungsweise ist es noch, weil es noch nicht vollständig abgestimmt. Dieser Umlaufbeschluss zu dem Pressekonzept vom Ingo, zu dem wir ja in der ÖA-Sitzung gesagt haben, ja, alles richtig gesehen, alles richtig gedacht, mach so. Ja, da gab es kleinere Diskussionen. Oliver hatte was zu meckern wegen irgendwelchen Abstimmungsregeln und der Robert war auch nicht irgendwie nicht so richtig zufrieden. Und es gab einen Gegenentwurf. Und vom Oliver gab es auch noch einen Gegenentwurf. Und dann irgendwann ist dann der Dietmar auch mit eingestiegen. Und zwar mit sinngemäß alles scheiße, voll die Amateure, was soll das jetzt gegen? Ja. Und dass sich Ingo da anhören musste, er wäre kein Profi. Also das hat er Dietmar mit wirklich geschrieben, ne? Also von wegen sogenannte Profis, ja. Das sind so Sachen, die du jetzt als Angestellter nicht unbedingt von deinem Chef hören willst. Danke auch. Da waren auch einige andere Sachen, die, ich sag mal, sich im Ton ein wenig vergriffen haben. Paki kann das vielleicht auch noch irgendwie weiter ausführen. Ja, ich lese nur gerade das Lob von Michelle, deswegen bin ich gerade in der ÖA-Liste, aber warte, ich kann es mal vorlesen gerade. Und zwar ist der Streitpunkt in Dietmars Kommentar war vor allem der letzte Absatz seines Postings vom 5.10. um 13.01 Uhr. Ein Presse-ÖA-PA-Konzept von einem vermeintlichen Profi, 4 Ausrufezeichen, in Klammern beziehungsweise inzwischen 3 Profis, Klammer zu, nach über 4 Monaten ist vor dem Hintergrund der Entwicklung innerhalb der Fraktion an sich schon fragwürdig. Das hätte ich nach längstens einem Monat erwartet. Für mit Steuergeldern eingekaufte externe Expertise erwarte ich einfach Leistung und kein Jugend forscht. Das ist natürlich sehr hart. Daraufhin kam dann von Ingo diese Gegendarstellung und ein ziemlich deutlicher Gegenrant von Joachim Paul. Und daraufhin gab es dann heute um 17.12 Uhr nochmal ein Gegenrant von dem... Also der Ingo hatte sich sehr förmlich eigentlich, also er hat erstmal gesagt, das lasse ich mir jetzt auch nicht so einfach vorwerfen und das ist unverschämt. Und am Ende hat er halt sehr eindeutig gesagt, wir möchten ein Gespräch mit der Fraktionsvorsitzenden, ja. Mit dem Fraktionsvorsitzenden und dir. Ne? Also das war eine klare Forderung vom Ingo. Und dann hat er Joachim eingegriffen und hat gesagt, das Kritik ist ja schön und gut, aber das vergreift sich so dermaßen im Ton, das geht nicht. Und ich schmeiß mich hier voll vor die Presse, Leute. Ja, und jetzt hat er jetzt zurückgeschossen und ist in seinem Ton auch kein Deut harmloser geworden. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir schon Boxhandschuhe in die Fraktion schicken sollen oder so. Naja, er will sich auf keinen Fall entschuldigen und schreibt zum Schluss, meine Kritik bleibt aufrechterhalten, ne? Und dass er sich halt nicht öffentlich entschuldigen will. Ich bin dafür, dass die das mal unter sich ausmachen und nicht auf so einer Mailingliste dann weiter aussperren. Zum Thema Boxhandschuhe. Ich habe heute einfach mal 20 Piraten gegoogelt und an dritter Stelle kam ein Link, Piratenpflaster. 20 Piratenpflaster von Calico mit cooler schwarzer Pflasterdose. Anzuwenden bei Haibissen, kleinen Schnitten und anderen Wehwehchen. Sollen wir das mal in den Landtag schicken? Sehr gute Idee. Das gefällt mir richtig gut. Ich hätte das gerne als Link das zu den... Das passt auf die Reaktion, ja. Als Reaktion da drauf. In die Shownotes hinterher, das muss unbedingt rein. Ich habe übrigens gerade noch drei oder zwei noch hochgezogen, die sich gerne an unserer Spelunkenrunde beteiligen können, wenn sie denn gerne möchten. Und Stopp-Poker ist ganz schnell wieder geflüchtet, oder? Denke ich mal, ist ja auch in Ordnung. Hätte ich ja auch eigentlich geben. Oh ja. Haben die denn schon den Aufnahmetest bestanden? Ich habe dir Hallo gesagt, Tino. Hallo. Hallo. Auch was sagen. Hab ich. Und der Nixus, das war der komische Kerl, der an der Diskussionsrunde so um die Ecke kam und seine Meinung gesagt hat. Was macht man nicht. Der einfach sehr gute so. Transparenz-Argumente hatte, wie ich fand. Ja, das ist ja schon ein bekannter Troll. Ich wollte gerade sagen, Nixus ist der Lieblingstroll in Düsseldorf. Da ich glaube auch, ein ganz schlimmer Finger. Zum Thema kurz nochmal zurückzukommen. Ich finde es sehr, sehr schön, diese Passage. Es macht den Anschein, dass hinter dem Konzept ganz andere Leute stecken als die Autoren ausgewiesenen drei. Wenn ich bedenke, mit welchem Engagement hier für dieses Konzept, welches wahrlich kritikwürdig ist, gefeitet wird. Wessen Mütchen muss hier gekühlt werden? Das ist Verschwörungstheorie, oder? Bisschen. Also jo, schon. Damit zeigt sich dann Dietmar dann wieder als typischer Pirat. Du meinst, das gibt ihm was Sympathisches am Ende? Nee, ich möchte darauf hinweisen, dass nicht jeder Verschwörungstheoretiker ein Nein, Pirat ist. Nein, aber jeder Pirat, lassen wir das. Ich möchte hier nicht weiterdenken. Also bei Dietmar kommt immer die Stelle, wo es dann auch ein bisschen komisch wird. Irgendwie. War manchmal aufgrund der Formulierungen der geschwurbelten, gedrechselten Sätze oder aufgrund der Tatsache, dass man nicht so ganz genau weiß, was er jetzt nun wirklich meint. Aber ich fand schon hart den Angriff. Also wirklich arg auch unter der Gürtellinie, wo es dann ging, irgendwie, wo er die ganze Qualifikation in Frage stellte. Also mit diesem Ende, wir machen ja nicht Jugend forscht. Also das war schon deftig, wirklich. Also spätestens die Jugendforsch-Nummer ist definitiv eine Beleidigung. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich da angestellt wäre, wäre mein nächster Griff gewesen zur Zeitung, um zu gucken, wo die freien Stellen sind bei so einem Chef. Ist ja nur einer von 20 Chefs. ist ja, genau. Und Joachim ist in dem Falle Fraktionsvorsitzender und hat das letzte Wort. Also was ich da gelesen habe vom Joachim, fand ich auch sehr gut, weil er da dem Rest der Truppe gezeigt hat, dass wenn da in irgendeiner Form unter der Gürtellinie angegriffen wird, dann stellt er sich dazwischen und das musste er tun. Insofern liegt der Ball jetzt bei Dietmar, der jetzt gucken muss, wie er sein Gesicht da wahrt, weil wenn er sich jetzt noch weiter aus dem Fenster lehnt, dann ist er unten durch bei allen. Dann kann der sich einen neuen Job suchen. Eben, nö. Oder eben fraktionslos durch die Weltgeschichte. Ich wollte gerade sagen, joblos bestimmt nicht. Aber das genau ist das Problem, finde ich, dass wir wirklich auf so ein Dietmar-Gate zusteuern, wenn das eskaliert. Wenn also Dietmar sich nicht anpasst, dann gibt es halt 19 oder 19 minus 1, 2, was weiß ich, die voll dahinter stehen, die das alles prima finden, was da läuft, was in der Presseabteilung läuft. Und einer, der macht sich dann da selber zum Außenseiter, indem er da Kontra gibt und auch zeigt, dass er nicht dazu steht, dann ist das eine mal wieder ziemlich unglückliche Entwicklung innerhalb der Fraktion. Also ich hoffe, dass da noch was Positives passiert, obwohl ich sehe es im Moment nicht. Nach der Reaktion von Dietmar von heute dachte ich, ja, der hat kein bisschen gelernt, der hat kein bisschen verstanden, der ist auch überhaupt nicht bereit. Das hat man ihm ja angeboten, also Joachim ihm angeboten, ja auch mit ihm zu reden, aber da geht er überhaupt gar nicht drauf ein. Ja, geht auf stur und scheint so ein bisschen das schöne Wort beratungsresistent zu sein. aber was Kaimi gerade im Mumble-Chat schreibt, eigentlich ist da der Geschäftsführer zuständig. Das wäre jetzt die gute Frage, wie das ist bei so einer Streitigkeit, wer dann da zuständig ist. Hat der Geschäftsführer die Macht, da durchzugreifen? Nee, im Zweifelsfall der gesamte Fraktionsvorstand. Ich denke, das ist in der Satzung klar geregelt. Und selbst wenn der Geschäftsführer was machen könnte, könnte der Vorstand immer intervenieren. Also es kann nur sein, dass die letzte Instanz der Fraktionsvorstand und dahinter dann die gesamte Fraktion ist. Also das kann gar nicht anders sein, dass dann Angestellter die Macht hat über andere. Nee, nee. Das kann ich mir nicht denken. Formal sicherlich, formal, einstelltechnisch, unterschriftstechnisch vielleicht. Aber es wird nicht dazu kommen, dass der Fraktionsgeschäftsführer eine Entscheidung trifft gegen den Vorstand oder gegen die Mehrheit der Fraktion. Nee, das sicherlich nicht. Also ich fand, also auch zwischendurch gab es aber nochmal eine Antwort auf Ingo vom Dietmar, die im Prinzip sowas sagte wie, ich hab nicht mit dir zu reden, ich brauche nicht mit dir reden, es gibt nichts zu reden. Wo ich meine auch so sagte, so hallo, was, wie läuft der durch die Welt? Was schießt der in alle Richtungen? Oder also, natürlich kam mir dann auch mein momentaner Lieblingsspruch, wer hat ihm die Förmchen geklaut? Ich weiß es nicht. Naja, wir stellen mal grundsätzlich fest, dass Angriff auf Personen, vor allem, wo man jetzt in einem kleinen Kreis zusammenarbeitet, ich meine, Angriffe passieren auf einer Mailingliste ständig, aber wo man das Büro aufsuchen kann und seinem Kollegen sagen kann, hör mal, das eine oder andere gefällt mir nicht so gut, das über eine Mailingliste zu machen, ist schon mal die Grundlage von extrem schlechter Personalführung. Also das will ich eigentlich schon die ganze Zeit sagen. Ich finde das sowieso sehr eigenartig. Das fällt mir so häufig auf. Da sitzen 20 Leute im Landtag mit, ich weiß nicht, 40 Angestellten. Ich fände es ganz normal, irgendwo mal auf dem Gang jemanden anzusprechen. Transparenz hin oder her, wenn mir irgendwas an seiner Nase oder an seinem Stil nicht passt. Und das geht hier immer alles über irgendwelche Mailinglisten. Ich finde das irgendwie sehr eigenartig. Wie, du chattest nicht mit deinen Bekannten, wenn du neben denen mit dem iPad sitzt? Nein, also wenn ich im Büro mit irgendjemandem ein Problem habe, dann spreche ich den darauf an. Und zwar tue ich das sogar auch erstmal in einem separaten Raum. Krass. Wenn wir da zu einem Ergebnis kommen, dann ist es gut und vorbei. Und wenn nicht, dann muss man halt das irgendwie in größerer Runde besprechen. Andrea, das war ironisch. Aber nochmal. Warum? Also in der Fachschaft Info sitzen sie immer zu acht und chatten dann über den Tisch hinweg. aber zum Thema, ich glaube. Schreien die sich auch in Großschrift an? Ja, klar. Also ich glaube nicht, dass das nur über die Mailingliste läuft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, viele Dinge laufen darüber. Aber vielleicht nochmal der Hintergrund, der liegt ja ein bisschen zurück. Insofern, als dass dieser Umlaufbeschluss in Gang gesetzt wurde und dann kamen ein paar Pros. Es gab auch eine Enthaltung. Ich glaube aber von, wer hat sich noch gleich enthalten? Grumpy hat sich enthalten, auch ein bisschen kritisch aus grundsätzlichen Erwägungen. Und dann haute auf einmal Dietmar da rein mit voll dagegen, überhaupt gar nicht akzeptabel, dieses Konzept. Und dann ging es ja los mit, wieso wird das jetzt diskutiert? Das kam dann, glaube ich, von wer war es denn? Auf jeden Fall warf einer ein, dass diese Diskussion ja jetzt wohl ein bisschen spät käme. Dann erklärte wiederum Dietmar, dass es ja wohl nicht sein könne, dass nach zwei Tagen jetzt eine Diskussion zu spät sei und wieso das überhaupt gar nicht vorgesehen sei bei sowas Grundsätzlichen. Und auf einmal schoss er dann gegen die Leute, die dieses Konzept gemacht haben. Das fand ich so ärgerlich eigentlich. Also statt diese Diskussion dann von mir aus unter denen, die dieses Konzept wollen, für die es gemacht wird, auszutragen, für die dieser Umlaufbeschluss eben umläuft und wo man dafür oder dagegen sein kann. Von mir aus hat Dietmar ja recht, dass er sagt, das müssen wir nochmal diskutieren. Aber dann kam auf einmal der gnadenlose Schuss gegen die Presseabteilung und das fand ich so schwer nachvollziehbar. Als wenn ihm da irgendwie es nicht mehr möglich erschien, sich durchzusetzen und dann hat er gesagt, okay, jetzt aber gegen die. Ja, ein wenig übermotiviert das Ganze. Und davor lange Zeit untermotiviert, weil, ich meine, er hätte ja auch vorher schon mal anmahnen können, dass es ihm Zeit wird oder sonst irgendwas. Ist ja auch nicht so, dass die da die ganze Zeit pressemäßig total konzeptlos durch die Gegend gelaufen sind. Die haben ja schließlich reihenweise PMs rausgehauen und gearbeitet. Also, das ihnen da jetzt zum Vorwurf zu machen, finde ich auch nicht fair. Es gab halt dann eben die das Bedürfnis in der Basis zu sagen, wir wollen aber was anderes. Die Diskussion musste sich auch erstmal entwickeln und das hat er anscheinend irgendwie dabei gar nicht verfolgt, der Dietmar. Also man kann der Fraktion schon den Vorwurf machen, dass vieles jetzt echt sehr spät gekommen ist, aber das hat wohl nach meinem Kenntnisstand nicht zwangsläufig an Ingo gelegen. Nee, aber so wie ich das mitbekommen habe, haben die ja auch die letzten Wochen, Monate vor allem damit verbracht, Leute einzustellen und die Fraktion in ihrer Substanz auch erstmal aufzubauen. Das ist ja eine fast 50-köpfige mittelständige Firma, die die da gegründet haben. Naja, also dieses Argument mit der mittelständischen Firma, das finde ich, das hinkt immer unglaublich, weil eine mittelständische Firma, die sich gründet, hat nicht so viel Geld und so viel Sicherheit im Rücken. Und mit viel Geld ist immer alles sehr viel einfacher. Und in diesem Fall braucht man keine Bank, sondern die Nummer läuft erstmal so von alleine und man muss die Leute nur einstellen. Deswegen hinkt der Vergleich. Und wenn du sonst eine mittelständische Firma mit 60 Leuten aufbaust, machst du das aber auch nicht in 4 Monaten, das machst du über mehrere Jahre. Ja, weil es geht ja nicht anders. Es sei denn, dass das Geld fällt vom Himmel, aber dann bist du meistens ein Konzern. Also ich gebe dem Tobi da völlig recht. Also mich hätte das von Anfang an ein bisschen gestört. Dass ich das nicht respektiere, dass man da Leute finden muss. Aber es beschränkte sich auf nur Leute einstellen. Eine Firma muss auch noch ein Produkt entwickeln, ein Produkt verkaufen, ein Produkt herstellen, was auch immer, in welchem Bereich. Und hier ging es in Anführungsstrichen nur darum, dass 20 Leute, 50 Leute einstellen. Also so groß ist die Leistung jetzt nicht, wobei ich nicht sage, dass sie nichts anders gemacht haben. Aber trotz alledem fand ich diesen Vergleich immer ein bisschen hoch angesetzt. Also die haben da keine Firma aufgebaut, wirklich nicht. Naja, und dann, jetzt können wir nur aus unserer Krähennest-Sicht sprechen. Also die Wünsche, die wir als in erster Linie als Basispirat und in diesem Kosmos, in dem wir uns bewegen, hatten, die waren alle sehr, sehr, sehr, sehr einfach und die sind bis heute nicht umgesetzt und so ist es bei vielen Dingen auch. Also nur als Beispiel, dieses ganze Gerede um das dämliche Aufzeichnen einer Fraktionssitzung, damit wir es veröffentlichen können. Entschuldigung, dass ich es dämliches Gerede nenne, aber es ist einfach Gerede. Denn ein blödes Aufzeichnungsgerät anzuschließen und MP3 davon zu machen, da müssen wir nicht Stunden über Streaming diskutieren, das geht. Und ich habe es an dem Abend auch schon gesagt, ich hätte mich ja selber extra als Redner eingetragen, um da keine Vorteilnahme zu haben. Das Gerede, dass man auch nicht transparent Teile von einer Fraktionssitzung ausliedern kann. Hey, ihr habt Protokollanten, schreibt auf, Entscheidung ist bei 3 Stunden und 45 Minuten gefallen, dann brauche ich das alles nicht. Aber das sind alles Sachen, die hätte man schon in den ersten 4 Wochen haben können und wir haben sie bis heute nicht. Und darüber ärgere ich mich. Und wenn ich mit einzelnen Abgeordneten spreche, bekomme ich recht. Es hat mir noch nie ein Abgeordneter gesagt, Tobias, du hast Unrecht. Ich bekomme immer recht. Warum funktioniert es da nicht? Also nicht, ich bekomme in meinem Leben immer recht, aber zu dem Thema hat mir noch nie einer widersprochen von den Abgeordneten. Also zumindest mit denen ich gesprochen habe. Ja, also ich habe ja die letzten Wochen, letzte Woche da auch zweimal geblockt zu dem Thema Transparenz und was ich mir eigentlich so vorstellen würde, was so eine Fraktion machen sollte. Unter anderem habe ich sowas gesagt wie, eigentlich müsst ihr uns doch erklären, wie das alles funktioniert. Seid ihr doch da reingegangen, dass ihr lernt, wie es geht und es uns allen erzählt, damit Transparenz und damit Teilhabe möglich wird. Das ist doch eigentlich das, wofür wir Piraten da sind. Ja, aber da wird mir ja dann nicht so sehr von den Abgeordneten, sondern mehr von den Mitarbeitern gerne mal heftig widersprochen. Weil die sagen, ja, wir sind aber für politische Arbeit da und nicht für Pädagogik. Ich mir denke so, ja, leck mich. Also. Ja, nee, Moment, das sagst du jetzt, leck mich nicht. Sie sind Mitarbeiter. Sie haben ihren Job persönlich zu erledigen und ihr Job ist es nicht, dem Landesverband zu dienen. Das ist Job der Abgeordneten, das zu organisieren. Nicht Job des Mitarbeiters. Das ist richtig. Dann sollen die Mitarbeiter da aber gar nicht drüber diskutieren. Dann interessiert mich nicht, was die Mitarbeiter so zu sagen haben, weil deren Sicht ist immer gefärbt auf jeden Fall. Dann sollen die Abgeordneten dazu diskutieren und die Mitarbeiter sollen in dieser Hinsicht die Klappe halten, weil was deren Arbeit ist, bestimmen nicht sie selber, sondern die Abgeordneten. Fertig. Entschuldigung, jetzt war ich intensiver. Ja, das war doch. Macht ja nichts. Das war ja genau dasselbe, was ich dem Daniel Schwert geschrieben habe, als er da mit der Sache, wir klauen der SPD ihr Positionspapierchen, um ihr eins auszuwischen, wo er gesagt hat, das war aus taktischen Gründen und wir können das alle nicht nachvollziehen, wie ich ihm geschrieben habe. Wenn wir das nicht nach, wenn du, wenn, wenn die der Meinung sind, wir können es nicht nachvollziehen, dann sollen sie es uns erklären, weil genau, wir wollen es ja anders machen. wenn ich mir von Mama Merkel anhöre, ist es alternativlos und ich muss das nicht erklären, weil ihr versteht das sowieso nicht, dann muss ich nicht in die Piratenpartei reingehen, um einen anderen Politikstil zu haben, um mir dann von den Abgeordneten anhören zu lassen. Genau, das ist das alternativlos. Nicht. Das muss so gemacht werden. Da möchte also, ich hören, warum es so gemacht wird. Da muss ich jetzt die Abgeordneten in Schutz nehmen. Das ist ein Einzelkommentar von einem Abgeordneten gewesen, der sicherlich... Deswegen habe ich auch nur einen Namen genannt. Ja, der sicherlich, und ich nehm jetzt mal das Wort in den Mund, unglücklich war. Ja, ich... Das, aber er hat es so gesagt und er ist ja auch immer noch der Meinung, dass, also das kam ja jetzt auch so durch letzten Mittwoch, er ist ja auch immer noch der Meinung, dass es da Möglichkeiten geben muss, praktisch zu sein. Und er sieht eben nicht, dass wir eigentlich alle sagen, dafür sind wir nicht Piraten geworden, wir wollten nicht taktisch sein. Das hat damit nichts zu tun. Jetzt ist es ja so, in dem Konzept vom Ingo steht ja auch drin, es muss mehr Transparenz passieren sozusagen, es muss einen Transparenzbeauftragten geben und der muss dann wohl noch zusätzlich eingestellt werden. Und da habe ich mich dann zum Beispiel auch tierisch aufgeregt, dass dann vom Dietmar kam irgendwie, das wäre ja noch schöner. Wo ich mir denke so, hallo, was ist daran so schwer zu verstehen? Wir sind Piraten und wir wollen Transparenz. Und genau deswegen seid ihr da reingewählt worden. Weil wir davon ausgegangen sind, dass ihr genau das uns gebt. Transparenz. Und dann ist ein Transparenzbeauftragter zu teuer? Ich weine. Naja, wir wollen ja auch nicht vergessen, dass es einen Abgeordneten gegeben hat, der gesagt haben soll, nee, er hat so gesagt, das darf man als bewiesen betrachten, eure Scheiß-Transparenz kotzt mich an. Wieso kann man das als erwiesen betrachten? Ich betrachte es als erwiesen, weil es Abgeordnete und Mitarbeiter gehört haben und wiedergegeben haben. Und ich erinnere mich daran, dass jemand gesagt hat, er wäre etwas sauer, dass irgendein Ausspruch von ihm, der im Affekt gefallen wäre, geleakt worden wäre. Jetzt kann ich mir allerdings auch vorstellen, man kann jetzt Worte ja verwenden, wie man will. Wenn du mir im falschen Moment mit Transparenz kommst, dann sage ich vielleicht genau das Gleiche. So von wegen, ja, Transparenz, leck mich am Arsch mit Transparenz. Weil es kommt immer auf die Begründung an, beziehungsweise auf den Kontext an. Ja, Kaimi? Ach, wieso Bernd, bist du etwa bitte gegen Webcams auf Toiletten? Ja, ich bin ein Transparenzfeind. Lest meinen Blog. Es war doch nur Spaß. Wir sind nicht zum Spaß hier, bitte, ja? Ich habe heute noch Urlaub. Ich finde es nicht Spaß. Schlimm, wenn wir im Spelunkencast, das ist ja nun mal wie ein Stammtisch. Und wenn wir da über ein ernstes Thema diskutieren, können wir auch mal ernst werden, oder nicht? Meine ich so. Entschuldigung. Nein, eigentlich wollte ich dir damit recht geben, zu sagen, dass es Momente gibt, wo man sagt, da sind ja Transparenzgrenzen gesetzt. Wenn es um Persönlichkeitsrechte geht, wenn man jemanden wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, klar, dass man da sowas mal sagen kann. Da kann man sich aber hinterher auch für entschuldigen. Da sollte man einfach das Gesicht für haben. Ja, man hätte es jetzt transparent machen können und sagen können, ich habe das gesagt, es hatte den und den Kontext, deswegen fertig. Ich höre gerade, der Stopp-Hooker möchte gerne rein. Hallo. Hallo Christian. Hallo. Das, was ich im Moment eigentlich am problematischsten finde, ist, dass man immer wieder hört, ja, hups, sie haben einen Fehler gemacht, tut uns leid, wir werden uns bessern und weiß ich nicht, 3 Tage später hat man dasselbe wieder. Also irgendwie fehlt so ein bisschen die Lernfähigkeit. Kaim, ich hab dich auch lieb. War dir doch klar, oder? Ich meine, ich hätte letztens auch irgendwas geleakt. Das hat dir eh keiner geglaubt. Jetzt ist der Stop-Hooker hier und sagt nichts. Traut er sich jetzt doch nicht. Okay, er leuchtet auf, als würde er was sagen, aber wir hören ihn nicht reden. Tja, dann hat er wohl Pech gehabt. Kaimi, du bist gemein. Wir hören dich nicht. Stopp, Poker. Ich find Poker auch gar nicht so schlimm. Machen wir uns einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Braucht jemand, der mir ein Eis aus dem Gefrierschrank holt? Ob du da über Mumble jemand findest. Wenn jemand brauchen, der mir einen Kaffee macht. Darf ich mal feststellen, dass wir hier gerade ein Arbeitstreffen haben? Das ist total unspelunkig, was die ganze Zeit hier läuft. Spelunke heißt doch, dass man was bestellen darf, oder? Ja, ich hätte gerne vom Bufo ein Stück Transparenz, bitte. Aber mir reagiert also, der Kellner leider nicht. Apropos Bufo, wenn ich doch eben schon am Runden war, also was, also ich habe das schon mal in einem Blog irgendwie erwähnt. Ich habe ja so irgendwie so üble, dunkle Spekulationen in mir, die sagen, der Ponada ist einfach zu sehr auf BGE aus und zu sehr, ja, ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen darf, links. Und deswegen mobben wir ihn einfach aus dem Bufo. Gibt's eventuell da so, darf ich das spekulieren? Was meint ihr? Wer ist wir, wenn du sagst, mobben wir ja, ihn aus? Ja, im Speziellen würde ich jetzt sagen, Thyrsales, Kungler. Also so ziemlich das Gleiche habe ich vorgestern oder gestern auch gedacht. Man sagt keiner was dazu. Na, großartig. Tja, was soll man denn da groß zu sagen? Also diese ganzen Personaldebatten, die kotzen mich nur noch an. Ich kann es auch nicht mehr hören, muss ich echt sagen. Deswegen hatte ich auch diesen Punkt im Pad geschrieben. Thema Wir-Gefühl innerhalb der Piratenpartei, Solidarität, Gemeinschaftsgedanke. Ich finde es ja schön und gut, wenn man den anderen mal kritisiert, wenn man nicht einer Meinung ist, dass auch in der Debatte oder auch in einem etwas heftigeren Gespräch irgendwie mal zum Ausdruck kommt, dass auch sich andere einmischen und Austausch da ist. Aber dass jetzt hier irgendwie jeder meint, er müsste sein Ding durchziehen, da fehlt mir so ein bisschen das Erwachsene, muss ich ehrlich sagen. Vor allem muss jeder immer direkt zurücktreten. Ja, ich ignoriere das, wenn ich irgendwie merke, mich meint jemand persönlich angreifen zu müssen. Oder, also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber muss man auf alles immer reagieren? Also ich meine, ich habe zwei Kinder. Wenn ich da auf jedes Piepschen da reagieren würde, dann wäre ich nur noch am Quatschen. Wie, du reagierst nicht auf deine Kinder? Nicht auf alles, nee. Das wirst du nochmal merken. Du hast doch selber Kinder, Christopher, oder? Sagen wir mal, ich hatte, also es waren ja nie meine, aber lass mal das Thema mal raus gerade. Nein, ist ja auch egal, aber ich meine, du kennst das ja irgendwie, wenn die anfangen zu quatschen, du kannst nicht einfach auf alles reagieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, in der Piratenpartei meint jeder auf den des anderen Kram sofort reagieren zu müssen. Sei es mit dem Blog, sei es mit dem auf der Mailingliste, sei es auf Twitter, sei es auf Mumble. Wir haben ja auch nur Leute hier, die auch wirklich von allem tipptopp die Ahnung haben. Das ist toll. Man ist jetzt die Anwesende, das ist richtig. Ja, die sowieso, also die sind natürlich prädestiniert, alles zu wissen, aber ich habe immer wieder den Eindruck, dass in vielen Bereichen einfach mal ein Kindergärtner oder eine Kindergärtnerin her muss, um mal mit den Leuten auf dem richtigen Niveau zu reden, sei es Fraktion oder Vorstand oder andere Gruppierungen so. Das läuft nach so Mustern ab, wie sie wirklich irgendwie so fundamental verankert zu sein scheinen in den Menschen. Und bei uns, da hat man die Chance, das alles wieder rauszulassen. So dieses, du hast mir das weggenommen, dann haue ich dir auch dahin und dann kommt jemand anders, schreitet ein. Also manchmal finde ich es erschreckend, manchmal finde ich es lustig. Der Tobi ist irgendwie vorm Rechner eingeschlafen, kann dann jemand anders den Stop-Poker nochmal hochziehen? Also was ich eigentlich in Bezug auf diese Johannes Ponada Twitter-Diskussion ganz schön fand, war eigentlich so die Reaktion, die danach auf Twitter gefolgt ist von den Piraten, dass der Johannes Ponada eigentlich auf breiter Front da den Rücken gesteckt bekommen hat. Das fand ich eigentlich sehr schön. Ich fand es auch genau das wichtig. Also ich habe Johannes jetzt mal persönlich kennengelernt und ich schätze ihn wirklich und halte ihn auch für den Richtigen an der richtigen Stelle. Und ich habe mich sehr geärgert, weil dieser Streit ja in der Nacht irgendwie losging und da habe ich das erst nicht verstanden, den Hintergrund. Und erstens konnte man sehr schön sehen, wie sich keiner mehr zurückhalten konnte, wo jeder noch irgendwie ans draufsetzen musste und Johannes konnte nicht anders als reagieren, dachte ich. Er wurde da massiv angegriffen und am nächsten Tag gab es dann prompt die Spiegel-Story und die war eigentlich Twitter mitgelesen, ergänzt um ein Interview und das war's. Dann war die Negativ-Story im Spiegel fertig und das hat mich wirklich sehr geärgert. Und ich habe wirklich auch den Eindruck gehabt, dass, wie heißt der Spitzenkandidat aus Bavü, das ist, wer? Thessalis, genau. Ich habe so echt ein bisschen Eindruck gehabt, da sehen jetzt manche Leute, die jetzt schon ihren Platz haben, die Fälle schwimmen, fürchten, sie kommen nicht mehr rein und jetzt muss ein Schuldiger gesucht werden. Jetzt gehen die Umfragewerte runter und jetzt muss man irgendwie, um seine Haut zu retten oder seine Position zu retten, irgendeinen Verantwortlichen finden, der jetzt ausgetauscht wird. Und das finde ich wirklich ganz mies, dieses Spiel. Also wir müssen schon schauen, was läuft bei uns falsch, was läuft gut, aber da so aus so einer Situation heraus da auf einmal einen zu finden und den dann als Johannes Ponada zu identifizieren, weil der halt nicht so auftritt, wie ich das gerne hätte und der zieht sich kein Hemd und keine Krawatte an und der kommt auch aus einem anderen Umfeld als ich. Ja, sorry, also das ist für mich nicht Piratenpartei. Also ich war bitter enttäuscht, als ich das mitgekriegt habe, wie dieser Streit sich da aufbaute. Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, der Tiersaal ist schon immer so drauf. Hust, hust. Und ansonsten, ich meine, man muss ja nicht immer auf alles reagieren. Manche Sachen kann man doch einfach stehen lassen und nicht drauf reagieren. Ich fand nur ganz, genau das meinte ich. Ich fand nur ganz erstaunlich, dass einige Dinge, gerade im Rahmen des Fanshops, die ich von Bundesvorstand gerne für die Öffentlichkeit gehabt hätte, wo man nicht öffentlich gearbeitet hat, wie zum Beispiel bei dem Ergebnis der Wirtschaftsprüfer, wo man dann ja gesagt hat, nee, das sind Unterlagen, die sind nicht gut, wenn das die Basis alles mitkriegt, weil die haben ja keine Ahnung davon. Also solche Sachen sind dann nicht öffentlich. Aber so ein dämlicher Streit, der muss dann öffentlich geführt werden. Das ist für mich ein massiver Widerspruch. Nö, warum? Ist doch ganz klar beim Streit, weil jeder der Meinung ist, der Rest ist auch seine Meinung und das muss der andere dann natürlich mitbekommen, dass alle anderen auch seiner Meinung sind. Jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich mich nur in Vorstandssitzung streite, bekommt das ja keiner mit. Man muss seinen Followern ja auch was bieten, so ab und an, oder? Ja, aber da geht es dann. Gibt es dafür nicht die Aktive? Bitte? Gibt es dafür nicht die Aktive? Wer liest die denn? Da sehe ich diese Leute nicht. Ich lese die. Also so auszugsweise, naja, wird eh irgendwie 75% von drei Trollen produziert. Schlimmer. Ja. Ich glaube, letztens hat er sogar Ottler geschrieben. Ich gucke mal eben nach. Wieso ist sie eigentlich plötzlich aufgetaucht? Ottler hat einfach irgendwann die Mailingliste für sich entdeckt. Ihr geht ja nicht über Forum, ne? Ihr geht ja über Mailingliste. Im Forum werden die Leute ja immer bezeichnet, je nachdem, wie viele Einträge sie haben. Also erstmal ist man dann so Junior und dann wird man irgendwann Senior. Und Ottler ist Posting-Freak. Das wussten wir auch so. Kommt das über die Mailingliste? Nee, das machst du aber auch. Ne? Also ich meine, das kriegst du auch so mit, oder? Ja, wer auf der Mailingliste halt schon ein einfaches Plus 1 schreibt, der muss ja irgendwann noch. Oh, das mit Plus 1 kann man mal machen, aber nicht bei der Pressemitteilung. Das war übrigens heute, glaube ich, das so. Hä? Dafür ist Ottler ja schon bekannt. Im Übrigen, wenn man sie im realen Leben kennenlernt, das macht sie da auch. Also die redet auch viel. Die ist einfach so. Sagt sie da auch Plus 1? Ja, mit Sicherheit. Also die sagt auf jeden Fall zu allem. Ich war jetzt letztens mit ihr unterwegs. Das war lustig. Das hat durchaus seinen humoristischen Touch. Ich finde die persönlich irgendwie also ganz ich, nett. Ich mag sie auch. Aber auf der Liste ist sie manchmal schwer zu ertragen. Also das, ne, schönen Gruß, Sattler, aber auf der Liste bist du manchmal schwer zu ertragen. Weißt du ja auch. Transparent mein. Wenn es bei mir soweit ist, sagt bitte Bescheid. Bescheid! Worüber ich einfach staune, ist irgendwie, dass die da so schmerzfrei ist. Also wenn mir solche Sachen an den Kopf geknallt werden würden, ich würde gar nichts mehr schreiben, aber die schreibt immer weiter munter drauf los und als wenn er gar nicht bei ihr ankommt. Also das finde ich so beeindruckend irgendwie. Also man muss ja schon sagen, der Gegenwind ist ja auch langsam eskaliert. Das fing ja auch ganz harmlos an und fühlte Mann TM sich halt irgendwie genötigt, da ein bisschen deutlicher zu werden. Ja, aber es gibt ja ein neues Feature. Man kann sich jetzt ja auch als App installieren für Mailinglisten den Write-Only-Mode. Also ich bin auf der Mailingliste AG Außen und da ist sie, ich glaube, seit April auf der Liste und hat, ich habe irgendwann mal ausgerechnet, das waren 7 oder 8 Postings pro Wobei Tag. Wobei jetzt nicht alles... Weil nicht alles, was sie da schreibt, schlecht wäre oder so. Also ich glaube, gerade Außenpolitik, da hat sie, glaube ich, schon einigermaßen Ahnung von, oder? Ja, aber das da rauszufiltern, also die Arbeit mache ich mir nicht mehr. Also seit Mitte April 847 Nachrichten, das kann man sich jetzt ausrechnen. Ich habe mal einen konstruktiven Vorschlag. Was haltet ihr davon, wenn wir den Radbert auf diese Liste schicken? Super Idee, da wird sich Foti freuen. Also wenn Radbert und Ottler sich schreiben, ich mag das immer. Der hat ja schon eine eigene Mailingliste dazu beantragt, das ist allerdings auch schon wieder was. Radbert oder Foti? Foti hat ja für die AG Außen, das hat so Übermaß genommen, dass da nicht mehr gearbeitet wurde auf der Mailingliste. Dass die gesagt haben, ja, sie müssen dann halt irgendwelche Team-Meetings und irgendwas ausgliedern in eine andere, so eine Art Info, AG Außenpolitik-Info-Mailing-Liste, damit sie sich noch organisiert kriegen. Ich darf ja schon mal feststellen, dass wir jetzt gerade gelästert haben, ne? Ja, ich würde das Ottler aber auch so ins Gesicht sagen. Also ich habe das auch mit ihr in Potsdam, habe ich sie persönlich kennengelernt und habe ihr gesagt, dass ich ihre Arbeitsweise für problematisch halte, weil es halt auch viele Leute abschreckt. Ja, und hat so gesagt, dass wir so gewöhnt. Das glaube ich auch. Dass andere auch gewöhnt sind, das hat sie dann offen gelassen. Aber gut, ist halt so ihre Einstellung. Die kriegst du auch nicht mehr geändert. Also aber gut, dann brauche ich mich damit auch nicht mehr beschäftigen. Also mache ich sowieso schon nicht mehr, aber ein anderes Thema. Ja. Also ich fahre ja auf den Stammtisch nach Köln irgendwie Montag in einer Woche und ich werde Ottler erstmal in die Arme nehmen. Darf ich mitfahren? Ja. Ein Platz ist noch frei. Dann will ich mitfahren. Ich habe gerade so eine Seite offen bei Spiegel Online. Was Neues? Und stelle fest, ihr werdet es nicht glauben. Nö, aber es geht auch manchmal, kommt es vor, dass der Spiegel berichtet und sogar Annette Meyritz schreibt, und es geht gar nicht um die Piraten. Wusstet ihr, dass es sowas gibt? Ich dachte, das wäre die spezielle Spezialreporterin für Piratenthemen. Nee, die durfte jetzt mal was anderes schreiben. Bitte, ja, wer wollte was sagen? Vielleicht ist die, sind irgendwie die Berliner. Kennt ihr die Gerüchte darum, dass sie da irgendwie mit dem Lauer was haben soll oder so? Ui, nee, keine Ahnung. Aber oh Gott, jetzt, das du. Ja, irgendwie bist du im Flugcast, ne? Und irgendwann war ich jetzt mal tief in der Nacht im Mumble und irgendwer fing davon an. Das ist die Erklärung. Die sind nicht mehr zusammen, deswegen schreibt sie jetzt immer was anderes. Ich hab das kam irgendwie so, ich habe gestern auch irgendwie wieder so einen Tweet gelesen, oder vorgestern, ob der letzte Artikel wohl auf der Bettkante diktiert worden wäre oder so. Ja, aber jetzt ohne irgendwie einen Namen zu nennen oder sonst irgendwas, aber ne, hatte wohl damit zu tun. Ich bin nicht für dieses Gerücht verantwortlich. Ja, Kamerad, ich bin lunkig, oder? Ich twitter das mal eben, warte mal, Olarius. Olarius. Da, wo du gesagt hast, der Lauer und die Meyritz haben was miteinander, die Geschichte. Damit habe ich nichts zu tun. Damit hast du nichts zu tun? Okay, wir wollten es nur mal festhalten. Olarius behauptet, Schmidt-Lab und an Meyritz haben nichts zusammen. Ja, das twitter doch mal. Passt ganz gut so, leckt mich am Arsch mit Transparenz. Ihr wollt jetzt also dringend jetzt auf meine Kosten Werbung für den Spelunkencast machen, ja? Hab ich das richtig verstanden? So super. Ja, man muss Nein. Auch. Wir gehen auch über Olarius. Auch schlechte Publicity ist gute Publicity. Nein, ich wollte mal eben kurz berichten. Ich habe hier, ich schicke euch gleich mal den Link von Spiegel Online. Hoffentlich verletze ich keine Urheberrechte, Frau Meyritz. Aber über den Steinbrück wird da gelästert. Nur die Überschrift. Der Fehlstart. Als Kämpfer wieder den Raffgier-Kapitalismus will er Kanzler werden. Doch nun hat SPD-Kandidat Peer Steinbrück eine unerquickliche Debatte über seine Vortragshonorare am Hals und so weiter. Also... Es trifft nicht nur uns. Oh, man könnte jetzt ja ganz bitterböse sagen, der diese ganzen Erleichterungen eingeführt hat, ist ja auch der prädestinierte Mann dafür, dagegen zu kämpfen. Wenn wir jetzt anfangen, über Steinbrück zu lästern, dann dauert der Spelunkencast bis mindestens Mitternacht. Kein Problem. Ich wollte mich gerade noch reinklinken und euch begrüßen. Der faire Pirat ist jetzt auch noch da und von daher euch erstmal allen einen weiteren schönen Abend. Hallo Harald. Hallo Harald. Hi. Hallo. Hallo, hallo. Dieser Spelunkencast heute, nur für dich zur Info, Harald, ist teilweise nahezu arbeitstechnisch geworden. Erst habt ihr euch seriös verhalten und jetzt driftet es langsam ab. Ja, irgendjemand hat ein Arbeitsbett. Der Ularius hat fürs Abdriften gesorgt. Ularius sagt, Laura und Mayritz hätten gar nichts miteinander. Ja, das würde mich auch wundern. Man sagt ihnen ja nur eine gewisse Nähe nach. Und deswegen, Nähe ist ja immer etwas sehr Vielfältiges. Und da muss ja, muss steigt voll ja nicht, drauf ein. Muss man ja nichts miteinander haben dafür. Könnte man aber. Es würde die Sache erleichtern. Ja, es gibt Es gibt ja immer die platonische Nähe und die mehr körperliche Nähe. Und deswegen muss man natürlich erstmal wissen, um welche Nähe es sich handelt. Dann wollen wir aber festhalten, dass eine platonische Nähe voraussetzt, dass wird nicht auf die beiden Personen bezogen sein, schon immer voraussetzt, dass ein gewisser intellektueller Grad vorhanden ist. Platonisch heißt ja nicht nur einfach kein Sex, ne? Also bitte. Boah, das ist ein furchtbarer Klugscheißer, ey. Das ist zum Kotzen. Seht ihr, wie ich unterdrückt werde? Ja, aber das hast du auch verdient, ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, das geht Bernd nicht anders. Einzelheiten bitte. Du bist ja, komm, jetzt sagst du uns schon mit dem platonisch. Wer ich? Ich habe schon alles gesagt. Du wolltest doch noch erklären, was er platonisch jetzt heißt. Das habe ich doch gerade schon erklärt. Habe ich nicht gehört. Was hast du denn gesagt? Ich habe ein. Das ist, wenn man eine gute Beziehung zu Platon hat. Ich kann das ja gerade nochmal mit meinen. Danke, Kai. Ich kann es ja gerade mit meinen Worten sagen, er meinte, dass man dafür eine gewisse intellektuelle Ebene braucht, um sich dann auch wirklich platonisch über die Dinge dann austauschen zu können, wobei, so wie man Lauer aus den Talkshows und auch sonst kennt und Mayritz aus den Artikeln, braucht man das, glaube ich, nicht zu hinterfragen, dass die da ist, diese intellektuelle Ebene. Also jemand, der nicht intelligent ist, kann keine platonische Beziehung führen, oder was heißt das jetzt? So ist es. Ja, doch. Also ich gucke jetzt, hab's jetzt gerade bei Wikipedia. Unter einer platonischen Liebe versteht man eine rein geistige oder seelische, also nicht körperliche Beziehung zwischen zwei Menschen. Darf ich das jetzt mal ganz kurz übersetzen? Liebe Leute, die jetzt kein Wort verstanden haben, die Leute meinen ganz einfach nur, dass du dringend was in der Birne haben musst, wenn du eine Beziehung mit einer Frau, also eine Beziehung zwischen Frau und Mann, ohne Fummelei machen möchtest. Nein, das ist nicht richtig. Und vor allem würdest du bitte Homosexualität nicht ausklammern. Entschuldigung. Das funktioniert nämlich auch super, wenn keiner von beiden was in der Birne hat, funktioniert das auch. Ja eben, das meine ich die ganze Zeit, oder nicht? Also so wie bei Jutta und Tobi dann halt. Ja, danke. Was ist denn seelisch? Dazu muss ich unbedingt mal seelisch ist vielleicht sowas fragen. Wie gleiche Wellenlänge. Einfach gutes Verstehen, ohne dass man in sonstige Sphären abhebt oder so. Ja, eben. Kaimi, ja, völlig nur warnen. Ich glaube, der Tobi hat gerade deine Rückennummer notiert. Ich wollte es gerade sagen. Also irgendwie hört sich das also, teilweise auch so ein bisschen wie Ehe an, oder Tobi? Was ist Kaimi und Tobi, oder was meinst du? Nein, dieses Platonische. Ich muss mal eben ganz kurz ins andere Zimmer gehen. Wow, Strike! Den Klatsch möchte ich hören, bitte. Wenn ich hier Steuerung-Taste noch drücken halte. Ja, schon fast die Ebene für Radberg halt die Fresse, ne? Besser, viel der besser. Fehlt jetzt noch. Sag mal, Tina, warum kann er noch schreien? Jetzt nicht mehr, jetzt röchelt er. Okay, bis hierhin hat leider keiner mehr zugehört, aber für uns war es spaßig. Das würde ich so nicht sagen. Nach dem ersten Spelunkencast habe ich noch, weiß ich nicht, 4 Wochen später das Passwort zugeschickt bekommen. Außerdem hat Volker Beck doch jemanden angestellt, der das für ihn hört. Was denn Spelunkencast? An Mayritz auch. Ja. Ja, dann weiß sie jetzt ja, dass sie eine Beziehung mit Schnipp hat, meine Güte. Ja, das weiß sie ja. An Mayritz ist nämlich intelligent. Die nennt sich extra Tobi aufzeichnend, dann fällt das nicht auf. Jetzt weiß ich endlich, wer das ist. Ich habe mich auch schon gefragt. Außerdem wäre das ja auch geschickt, wenn sie wüsste, was sie mit Schmidt-Lab hat, wenn sie dabei ist, oder? Wenn sie nicht dabei wäre, wäre das so schwierig. Wir sollten den beiden eine Mail schicken. Wir sollten die mal zum gemeinsamen Podcast einladen. Ja, das können wir jetzt mal echt machen. Jetzt mal Boulevardthemen ausklammernd. Nein, nur Boulevardthemen. Nee, wieso ausklammern? Dann kannst du da keinen Podcast. Nein, ich meine jetzt auch eigentlich nur von Sarah und Frau Meyer nicht mit beiden zusammen. Obwohl das natürlich auch lustig wäre. Wobei, da könnten die ja sozusagen beide ein bisschen selig sein, also während dieser Podcast. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen würde, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Im Internet. Auf der Bettkante? Mhm. Nein, ganz bestimmt nicht. Was meinst du mit ganz bestimmt nicht? Kennengelernt haben sich garantiert schon vor der Bettkante. Nicht zwangsläufig. Britta spricht aus Erfahrung. Der Harald ist... Lass mal. Der Harald ist dann noch ein bisschen alt. Sehr romantische Vorstellungen. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie einen Lauf. Wir sollten irgendwas Sinnvolles reden. Ihr seid nicht rein zufällig irgendwie Mitglieder in der AG Swingerclub oder so? Die gibt's also schon, wo gibt's die? Die gibt's wirklich. Ich finde den Avatar recht süß. Den musst du mal googeln. Also bei Twitter gucken. Noch ist das ja alles in Ordnung. Meine Frau lacht noch. Also ich denke mal, in der Piratenpartei gibt's, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Könnte mir auch vorstellen, Kaimi-san, dass deine Frau auch ziemlich abgehärtet ist. Du, das habe ich gerade auch gedacht. Ja, die hat so einen Sprüchefilter, hat sie mal gesagt. Das geht dann direkt nach Defnal. Jeder hat so seine Überlebenstechniken. Also im Märkischen Kreis ist ordentlich was los, ich muss es ja mal sagen, und da ist richtig prominenter Besuch. Wer ist denn prominent? Sollen wir die mal alle hier reinziehen? Was ist der Märkische Kreis? Also im merkwürdigen Kreis, Märkischen Kreis, ja, ich meine, klar, da... Märkisch-Kongo. Der Alex ist da in Versammlung oder so in der Pampa? Ja, Infosocke. Das aus Infosocke, Damse. Nee. Wintermute. Wer ist Damse? Aber der Witz wird jetzt nicht ist auch also, da. Natürlich ist der da, logisch. Wieso bist du gegen Sauerland-Diskriminierung? Sauerland, mein Herr, Deck für das Sauerland. So. Ja. Komisch. Begrab mein Herz im Lennesand, ja. Wenn der Radbernd nicht singt, dann fängt Polarius damit an. Darf ich nicht? Aus dem letzten Spelunkencast hast du meine Pausenmusik rausgeschnitten. Ich prangere das an. Wer, ich? Ich auch. Ja. Nein, hab ich nicht. Für eine Pausenmusik? Nee, hab ich wirklich nicht. Du warst? Ich habe mich noch nicht hingesetzt, habe mir den ganzen Scheiß, den wir reden, nochmal angehört, um mal gezielt an einer Stelle irgendeinen Singsang rauszunehmen. Du hast beschlossen, das ist stille und ist mit rausgeschnitten. Den kann ich mir tatsächlich gerade nicht erklären. Dann habe ich extra Jeopardy gemacht und komm, dann war es nachher weg. Komm, kein ich das nicht. Von vorne Jeopardy. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Ja, er hat was gemacht mit Jeopardy, aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spelunkencast das war, aber ist auch eigentlich vollkommen egal. Also ich würde ja gerne Jeopardy hören. Aber wenn er doch nur nicht will. Aber Kaimi. Dann geh zu YouTube und gib da Jeopardy ein, dann kommt bestimmt ganz viel. Aber letztes Mal wollte doch irgendjemand Niner-Cat machen, oder nicht? Nee, das war Marina. Hab ich aufgezeichnet, aber sie hat mir verboten, daraus Klingelton zu machen. So, da ist ja gibt's mir und ich mach's. Jetzt lacht Andrea schon wieder. Warum hast du jetzt gelacht? Die hat gar nicht gelacht, ich habe gelacht. Ich habe überhaupt nicht gelacht. Ich quietsche aus. Hört sich nach Andrea an. Wieso auch? Ich quietsche nicht. Was kommt denn jetzt? Ah, Jeopardy. Boah, ist die schlimm. Oh. Und ich verpasse gerade X-Factor. Oh je. Das ist auch schlimm. Wie gut, dass an der Stelle keine Stille ist und rausgeschnitten wird. Haben wir eigentlich noch irgendwas zu sagen? Musik darf halt nicht durch Reden unterbrochen werden. Hatten wir was zu sagen? Wir haben unten immer noch drei Zuhörer. Wie konnte das passieren? Hier, Paki, das darfst du auch nochmal abspielen. Moment, ich habe noch was Besseres. Wo habe ich es denn jetzt? Das kann gar nicht besser sein als das, was ich gerade gepostet habe. Burax. So, Britta und ich überlegen jetzt, ob wir zum platonischen Teil des Abends übergehen. Wie, das will doch keiner hören. Was hast du denn jetzt gedacht, Tina? Erzähl mal. Ich behalte meine Gedanken lieber für mich. Ich dachte, wir reden jetzt über ernsthafte Dinge. Ich habe noch eine schöne Titelmusik. Na komm. Die wäre auch nicht schlecht fürs Krähen. Das wäre die auch ganz gut, finde ich. Erzähl mal. Oh, wie schön. Packe, gib dir mir den Link. Eigentlich ist das für so einen Wahlgang optimal, ne? Ja, genau, für einen Landesparteitag, oder? Das für die Aufstellungsversammlung immer einspielen. Ja, garantiert gibt es dann anschließend Beschwerden, weil in dem Jingle nur 1, 2 oder 3 drin vorkommt. Was wetten wir? Wir können ja Michael Schanze fragen, ob er live auftritt. Oh ja. Dann bis 198 oder was? Dann müssen wir die Bühne müssen aber auf jeden Fall barrierefrei machen. Ich glaube, ja, das kommt nicht unbedingt. Der ist doch schon alt, oder? Wie alt ist der jetzt? Elton macht das doch jetzt, oder nicht? Ja. Gut, dass jeder ältere Mensch im Rollstuhl sitzt. Das heißt Hopp. Oh Gott, Kindheit, ey. Ist ja grauenvoll. Plopp, das heißt Stopp. Hollarius. Also Tina, irgendwie konnte man jetzt gerade das Gefühl bekommen, du meinst dich irgendwie persönlich. Ja, ganz so alt bin ich auch noch nicht. Bei mir reicht doch der Rollator. Dann geht's ja. Sag mal, Tina, wie habt ihr eigentlich den Rollator ins Flugzeug gekriegt? Das ist ganz einfach, die gibt man unten ab und dann irgendwann gerät man mit der Stewardess in Streit, weil man nicht mehr weiß, welche Stewardess man gefragt hat, ob sie den Rollator wieder aus dem Flugzeug rausbringt. Heute live erlebt. Was? Allerdings haben wir heute auch live erlebt, dass im Zug plötzlich das Klo aufging, jemand schrie, sind wir schon in Essen? Und wir gesagt haben, nein, sind wir nicht. Dann in dem Moment jemand anders auf dieses Klo wollte und sie schrie, ich habe meine Hände noch nicht gewaschen und das Klo wieder zudrückte, bis sie in Essen war. Die hatte keinen Fahrschein. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, dann stelle ich mir den Schaffner doch davor und warte, bis sie rauskommt. Also, ich meine, das wäre es mir wert. Der Schaffner war sowieso geil. Der huscht bei uns, wir sind eingestiegen, mit noch einer anderen Dame, huscht an allen vorbei, fragt keinen nach dem Fahrschein, ist schon fast raus. Da ruft die Dame ihn zurück und sagt, sie hat vergessen abzustempeln und er blafft sie an, dass das im Zug ja nicht geht. Der hätte nichts gesagt, wäre der weitergerannt, hätte nichts mitgekriegt. Fand ich geil. Kennt ihr den Witz mit den BWLern, den Ingenieuren, Thema Zugfahren und Klo? Erzähl. Ja, es sind also 5 BWLer und 5 Ingenieure fahren halt zusammen in einem Abteil. Das geht gar nicht, Kaimisan. So groß sind ja, doch, die Abteile nicht. Das Abteil ist extra groß. Und dann erzählen die BWLer ganz stolz, sie haben eine super Taktik, sie kaufen nämlich nur ein Ticket. Und wenn der Schaffner kommt, gehen sie alle zu 5 aufs Klo und dann klopft er an die Tür und sagt, Fahrschein bitte. Und dann schieben die den einen Fahrschein unten drunter durch und wird er abgestempelt, können sie zu 5 mit einem Fahrschein fahren. Ja, da staunen die Ingenieure ein bisschen, ne? Und dann kommt halt der Schaffner, die BWLer rennen aufs Klo, gehen die Ingenieure hinterher, klopfen an die Tür, Fahrschein bitte. Tata. Hey, ich kann sie nicht, ich fand den ganz witzig. Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich hätte die Hälfte von dem Witz vergessen. Mir reicht der auch so, der war gut. Vielleicht geht der Witz so los, 5 kleine BWLer. 5 sehr kleine, sehr schmale. Sag mal, haben die... Kommen denn die BWLer dann irgendwann wieder aus dem Klo raus, wenn sie den Fahrschein gar nicht zurückkriegen? Ja, wie ich schon sagte, ich glaube, ich habe die Hälfte von dem Witz vergessen. Vor allem... Ich fand das schon ganz witzig. Ging das ja irgendwie dann auch so aus, dass die Ingenieure halt auch mit dem einen Ticket fahren können, aber jetzt habe ich vergessen, wie der ging. Jetzt ist er umso witziger. Aber der Anfang war schon ganz gut. Bin ich ja froh, dass ich den nicht verstanden habe. Ich habe gerade gedacht, ich stehe nun mal wieder auf dem Schlauch irgendwie. Tobi hat sich auch so weggeschmissen. Ja, ich fand den bis dahin total witzig. Ich habe irgendwas verpasst und dachte, sag's besser nicht, damit nicht auffällt, dass du blöd bist. Ich stell mir gerade die 5 BWLer in der Toilette eben vor. Ich war auf den Fahrschein. Und die 5 anderen stehen vor der Tür. Und dann kommt der Schaffner und sagt, sie haben ja nur einen. Das kurz vor Essen. Was blöd. Sie sagt die Ingenieurin, sie muss sich doch in die Hände machen. Der Fahrschein ist zwar klasse. Aber beim schönen Wochenendticket darfst du da 5 Leute mitnehmen. Das ist ja kein Problem, oder? Das hatte keinen im Witz, nur vergessen zu erwähnen. Dann müsste er ja nicht aufs Klo gehen. Ebi, hast du gerade mal einen Ammo-Beutel für Tobi? Ich glaube, der kriegt gerade keine Luft mehr. Aber süß irgendwie. Doch, der war gut. 5 BWLer, die blöd gucken im Klo und 5 Millionen, die blöd gucken außerhalb. Ist unglaublich. Okay, wir versuchen das nochmal. Ich habe das jetzt mal gegoogelt, um das aufzuklären. Wenn ihr den hören wollt. Ja. Eine Gruppe von Betriebswirten und eine Gruppe von Ingenieuren fahren mit dem Zug zu einer Tagung. Jeder Betriebswirt hat seine eigene Fahrkarte, aber die ganze Gruppe der Ingenieure hat bloß eine einzige Karte. Die Betriebswirte wundern sich und warten schon schadenfroh darauf, dass der Schaffner bald erscheint. Plötzlich ruft einer der Ingenieure, der Schaffner kommt, worauf sich alle Ingenieure in eine der Toiletten zwängen. Der Schaffner kommt und die Betriebswirte sieht, dass das WC besetzt ist und klopft an die Tür, die Fahrkarte bitte. Einer der Ingenieure schiebt die Fahrkarte in der Tür durch und der Schaffner zieht zufrieden wieder ab. Die Betriebswirte sind verblüfft ob dieses simplen Tricks. Auf der Rückfahrt beschließen die Betriebswirte daher denselben Trick anzuwenden und sie kaufen auch nur eine Karte für die ganze Gruppe. Sie sind sehr verwundert, als sie merken, dass die Ingenieure diesmal überhaupt keine Fahrkarte haben. Wieder ruft einer der Ingenieure, der Schaffner kommt. Sofort stützen die BWLer auf das eine WC. Die Ingenieure machen sich etwas gemächlicher auf den Weg zum anderen. Bevor der letzte Ingenieur die Toilette betritt, kommt er bei dem Betriebswirten an die Tür und sagt, die Fahrkarte bitte. Du hast das zweite Klo vergessen. Ich fand die erste Variante aber trotzdem besser. Können wir von dem Witz einen eigenen Podcast machen? Überhaupt, wir so einen Witze erzählen Podcast mal toll, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn man keine Witze erzählen kann. Oh. Habt ihr so Leute? www.fahrscheinwitze.de. Was denn für Leute? Solche kenne ich nicht. Ich glaube, Tobi hat morgen Muskelkater im Gesicht. Ich habe Tränen in den Augen. Kann Tobi mal jemand ein Glas Wasser bringen oder so? Ich kann doch einen erzählen, der was mit Politik zu tun hat. Ja, perfekt. Her damit. Ich muss jetzt schon lachen. Raus, raus. Meine Frau sagt, den erzähle ich auch immer falsch. Ja, raus damit. Ich muss eben zu Ende lachen. Ihr seid doch bekloppt, alle. Also, wenn man in einem stockfinsteren Raum eine schwarze Katze sucht, dann ist das Wissenschaft. Wenn man in einem stockfinsteren Raum eine schwarze Katze sucht, die nicht da ist, dann nennt sich das Religion. Und wenn dann noch einer schreit, ich hab sie, dann ist das Politik. Nett. Den sollten wir irgendwo ins Wiki stellen. Und wenn dann einer einen Vortrag drüber hält, dann sind wir wieder bei Steinbrück. Der war gut. Wieso, ist das die schwarze Katze? Ja, es, man muss halt nur sozusagen genügend drumherum schwätzen. Schwarze Katze und, heißt übrigens dann Wachstum. Dann werden die Leute einem das schon glauben. Wie ich als einziger die Katze finde. Nein, man kann ja diese Katze dann beschreiben in allen Einzelheiten und glaubhaft machen, dass man diese Katze hat oder dass man diese Katze dann ausgesetzt hat, damit sie wieder ihren naturellen Bedürfnissen nachgehen kann oder was auch immer. Da kann man ja seiner Fantasie freien Lauf lassen, wenn man es kann. Man kann auch vor der Wahl versprechen, die schwarze Katze weiß anzumalen, damit die anderen die dann auch sehen. Das wäre sogar ein potenziell haltbares Versprechen. Und wir Piraten würden natürlich versprechen, die Katze transparent zu machen. Okay, aber jetzt war gut. Damit man sie dann nicht mehr sehen kann. Weder im Dunkeln noch im Hellen. Ich glaube, wir Piraten versprechen, dass wir die Katze auf jeden Fall mal suchen. Und dass wir ein Programm schreiben, das die Katze sucht. Also ich wäre jetzt eigentlich davon tot oder lebendig? Oder beides? Naja, die Katze würde vorher sterben, weil wir das so eine Liquid-Feedback-Umfrage starten müssten. Irgendwie habe ich jetzt so einen innerlichen Drang, mir eine schwarze Katze und weiße Farbe zu suchen. Und vorher darf sie nicht gefüttert werden, bevor die Liquid-Feedback-Initiative nicht genügend Zustimmung hat. Ja, das Problem ist ja, dass wir sie bis dahin noch nicht gefunden haben. Ja, sie ist ja auch gar nicht. Ist ja auch gar nicht da, von daher ist das ja eh nicht so besonders problematisch. Every time a Liquid Feedback Initiative doesn't reach the quorum, God kills a kitten, oder was? Ja, es gibt ja diesen Liquid Feedback Bereich, wo auch Teeren und Federn bei ist und so weiter, da passt dieses Ding auch noch gut rein. Das erinnert mich an was, ich muss dann noch auf eine wichtige Liquid Feedback Initiative hinweisen, deren Nummer ich jetzt schon wieder vergessen habe. Da wird nämlich völlig zu Unrecht die Partei als Spaßpartei bezeichnet. Das geht so gar nicht. Das können wir hier im Spelunken-Cast auf keinen Fall dulden. Die wollen immerhin Nordrhein-Westfalen aufteilen in Nordrhein und Westfalen. Ich finde das gut. Was ist mit Lippe? Ich will im Rhein wohnen. Ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute Abend. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und also wenn schon dann Nord... Ja. Rhein, West und Fahlen. Das sind immerhin vier Landesteile dann. Und was machen wir mit Lippe? Wir wussten noch nie, was wir mit Lippe machen sollen. wo wir schon bei Lippe sind, also ich finde den Begriff Ostwestfalen ja auch ziemlich bescheuert. Ja, ja, das ist schon ein komplizierter Begriff, das würde ich auch so sehen. Oder ist das dann Fahlen? Ist alles Fahlen dann. Was übrig bleibt, ist Fahlen. West ist klar, Nord ist klar, Rhein ist auch klar und der Rest des ist Fahlen dann. So, ich verabschiede mich auch. Kaimi, du bist noch da und zeichnest auf, damit hast du das losgezogen, online zu stellen. Ja gut, ich schneide dann das am Anfang nicht raus, ne? Und die Musik auch nicht. Aber ganz wichtig fände ich, wenn wir mal was ganz Neues, Innovatives starten und den Witz direkt als allererstes vor dem Intro laufen lassen. Kaimi, ich verlasse mich auf dich. Gute Nacht. Dann bist Nacht, du verlassen. Ja. Schlaf gut. Ja. Dritter und Tobi. Gute Nacht. Kaimi, ich glaube, da könnte es Probleme geben. Je nachdem, ob du jetzt schneidest oder nicht schneidest. Wann, wo, wie, was? Dann ist ja gut. Oder auch nicht. Kein Messer. Wir haben noch Themen, irgendwer hat was von Harmonie geschrieben. Und so. Wir-Gefühl, Entschuldigung. Wir-Gefühl. Da habe ich aber eben schon was also zu gesagt, das können wir abschließen. Hat sich echt erledigt. Ja. Ich finde ja den letzten Punkt viel interessanter. Da steht drin, ein Bild zu besprechen, wenn man nur zuhören kann, ist vielleicht doof. Ist es dann nicht noch döver, darüber zu sprechen, ob man ein Bild beschreiben kann? Kann mir das jemand erklären? Wir haben das ja gerade schon bewiesen, weil wir haben mit der Katze haben wir auch besprochen, obwohl sie gar nicht da ist. Also bleibt noch die eine Frage. Haben die Piraten noch aber eine ich hab Chance, sie doch. Die Welt zu retten? Oder haben wir noch eine Chance, die Welt zu retten? Ja, das dürfen wir auf keinen Fall ohne den Tobi besprechen, weil er ist eigentlich unser Hauptweltretter immer. Ach so, okay, dann müssen wir das nächsten Sonntag machen. Das müssen wir zum nächsten verschieben, zum nächsten Spielunkencast, ja. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt so alle zwei Wochen, dann ist es nicht ganz so viel. Heute in zwei Wochen ist der... Ist regelmäßig. Ja, 21. Ja. 21. Ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort, weil es jetzt auch schon recht schön lang und dann können wir die Gäste einladen, dann den nächsten gerne wieder zu hören. Nach dem 21. in diesem Kino. Und ich gehe dann jetzt mal ins Märkische. Ich wünsche euch was. Ich folge. Verlauf dich nicht. Nee, ich weiß, wo das ist. Wie lange braucht man denn bis in den Raum? 3 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Also hier geht's flott. Das ist nicht weit weg. Ist das da, wo auch hier meiner Tagen ist, oder was? Ja. Ganz im, da wollte ich doch immer schon mal die hin. Ganz südliche Spitze vom Märkischen Kreis, meiner Zeit. Ja. Ich komm mit, ja. Ah, okay. Dann auf nach Südmärkischen Kreis. Ich sag nur AV Eisblumen. Nee, yes. Aber voll. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, machen wir Schluss. Gut, dann machen wir jetzt Schluss, oder wie? Mach Schluss, ich finde AV Pampa schöner. Tschüss. Mach aus. Tschüss, tschüss. Man sieht sich. Der Letzte macht das Licht aus und sucht die schwarze Katze. Bis dann. Intro- und Outro-Musik Scalifornia von Le Bonobo. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.